Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. Und ich spüre so wirklich so ein Wohlgefallen Gottes über den Herzen hier, die sich ausstrecken nach Jesus und die wirklich auf ihn schauen, auch in Zeiten der Not, auch in schwierigen Umständen. Und ich spüre so wirklich dieses, ja, wie wirklich das Herz von Jesus angezogen wird. Halleluja, Halleluja. Und ich glaube, dass heute Abend hier, dass eine Frau hier ist und du hast wirklich dir große Sorgen gemacht in Bezug auf deine Tochter. Und Jesus möchte gerade jetzt dir begegnen. Halleluja, wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell hier zu mir her. Komm einfach her. Du hast dir große Sorgen gemacht in Bezug auf deine Tochter. Wie alt ist deine Tochter? 34, okay, aber sie ist in schwierigen Umständen, schwierigen Situationen. Ja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, lass uns einfach mal im Geist ihn anbeten. Halleluja, Halleluja. Ich habe noch was gesehen, und zwar jemand, ich habe so gesehen, wie wirklich extreme Schmerzen, also nicht vielleicht nicht permanent, aber immer wieder extreme Schmerzen, wirklich so in den Gedärmen, also so Darmbereich, so der, und wirklich starke Schmerzen da sind. Und bist du das? Okay. Das ist deine Schwester? Okay. Ist, heute ist eure Familie dran, ha? Hat auch mit den Töchtern auch, okay. Aber das auch im Darm, ja. Und ich habe wirklich so gesehen, wirklich diese Schmerzen, und ich habe so gesehen, dass du manchmal wirklich wie Tränen weinst, einfach weil die Schmerzen so stark sind. Stimmt das? Ja, ja, Jesus. Oh. Gibt es da eine medizinische Ursache? Okay. Was ist das? Okay. Geschwür, Darmgeschwür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du unsere Nöte kennst, Herr. Danke, Herr, dass du unsere Probleme kennst, Herr. Danke, dass du unsere Schmerzen kennst. Und in deinem Wort heißt es, du selbst nahmst auf dich unsere Krankheiten und du trugst unsere Schmerzen. Am Kreuz nahmst du unsere Krankheiten weg und du trugst unsere Schmerzen fort. Und in dem Namen Jesus befehle ich dieser Colitis in Jesu Namen diesen Darm zu verlassen. Ich befehle diesen Geschwüren sich aufzulösen in Jesu Namen. Alles, was da nicht hineingehört, jetzt, Herr, danke, Vater, leg mal deine Hand auf den Daumen. Oh, Kraft Gottes, Kraft Gottes, Kraft Gottes, Kraft Gottes hinein. Jesus, für deinen Frieden in diesem Darmbereich, für deinen Frieden in diesem Darmbereich. Und das Wort, Jesus. Und das Wort Gottes sagt auch, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und deine Töchter, zwei Töchter, oder? Ja. Über die du die Sorgen machst, in Jesu Namen. Pass mal auf, stell dir mal vor, die wären hier in deiner Hand. Nimm sie einfach mal beide in deine Hand. Und wirf sie mal ganz bewusst auf den Herrn. Wirf sie einfach mal auf den Herrn, auf sein Kreuz. Gib sie einfach mal Jesus ab. Halleluja. Er übernimmt die Kontrolle heute Abend. Oh! Danke, Jesus. Er übernimmt die Kontrolle heute Abend hier. In Jesu Namen, Herr. Danke für deine Freisetzung, Herr. Danke, Herr, dass die Last jetzt von ihrer Schulter geht. Danke, dass die Last von dieser Familie geht, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Danke, dass du uns wohltust, Herr. Danke, dass jetzt Frieden in diese Gedärme kommt, Herr, in Jesu Namen. Frieden in diese Seelen, Herr. Frieden, Frieden, Frieden, Frieden, Frieden. In Jesu Namen. Oh, Halleluja. Du hast auch Darmprobleme? Okay, deine Tochter auch. Okay, es ging zwar um eine Mutter, aber Halleluja, sei trotzdem gesegnet in Jesu Namen. Halleluja. Oh, bitte den Herrn an. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir bitten dich an. Danke, Herr, dass du diese Familie berührst. Danke, Herr, dass du diese ganze Familie berührst. Ich habe den Eindruck, dass jemand hier ist und du hast eine Berufung wirklich, wirklich zum Evangelisten. Und du weißt es und du bist auch schon Schritte in diese Richtung gegangen, aber irgendwie ist es so, wie wenn es irgendwie nie so richtig durchgebrochen wäre bisher. Und du möchtest eigentlich in diese Berufung rein, aber du bist teilweise entmutigt worden. Ich glaube, dass es ein Mann ist. Du bist berufen zum Evangelisten und da ist es so, dass du in die Richtung gegangen bist und da war wie Entmutigung. Okay, bei dir? Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shekaramanda, da da la mando, no, no, no, no, no. Lasst uns ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Alle gute Gabe kommt von ihm, dem Vater des Lichts. Oh, in Jesu Namen. Und deine Berufung ist unbereubar, Herr. Deine Berufung ist unbereubar, Herr. Oh, unbereubar, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass aus seinem Innersten, Herr, deine Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr, im Namen Jesus, Herr. Und ich sage jetzt, neu geöffnet diese Ströme lebendigen Wassers. Neu geöffnet in dem Namen Jesus, Herr. Alles, was sich draufgelegt hat jetzt. Oh, neu geöffnet in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, ich spüre, wie die heilende Kraft gerade in den Raum kommt. Hier rechts von mir gesehen, auf dieser Seite, in diesem Block. Ich glaube, hier ist jemand und du hast ein Problem, deinen Arm richtig zu heben, weil da Schmerzen sind. Hier auf dieser Seite, wen betrifft es? Wen betrifft es? Komm her. Du auch, okay. Komm auch her. Aber ich hatte sie, glaube ich, gemeint, weil ich hatte da drüben die Kraft Gottes gespürt. Halleluja, welcher Arm ist das? Der hier. Und da ist Entzündung drin, oder? Du weißt nicht, es tut weh und du kannst es nicht richtig heben, seit ein paar Wochen. Aber wo ist es bei dir? Auch darunter. Okay. Halleluja, bei dir auch. Okay. Wenn euch das betrifft, ich hatte es für sie da drüben gehabt, spezifisch. Aber wenn dich das betrifft hier im Raum, leg einfach die Hand auf die Stelle, wo das ist. In dem Namen Jesus. Einfach auf deine Schulter. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi, oh, befehle ich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes dieser Entzündung, dieses Schultergelenk zu verlassen, in dem Namen Jesus diesen Schmerzen rauszugehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Du sahnst ab heute hier. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seine Kraft ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm mal her. Komm mal her. Ay, ay, ay, ay, ay. Haltet sie, hebt sie mal hoch. Hebt sie mal hoch von hinten. Mit vereinten Kräften. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm mal auf. Selbst drei. Dann hebst du einfach deinen Arm. Okay? Eins, zwei, drei. Okay? Wisst ihr's? Halleluja, danke Jesus, Amen, Halleluja. Oh, das konntest du nicht, was du jetzt machst, das konntest du nicht. Halleluja, danke Jesus für deine heilende Kraft hier. Oh, gib ihr mehr, Herr. Jesus. Halleluja. Ich glaube, dass Gott dich gebrauchen wird, auch im Bereich Heilung, auch für andere. Und andere werden die Kraft Gottes durch dich erleben und werden Heilung erfahren in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wenn du irgendwo hier im Raum bist und du hast Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen an irgendeinem Gelenk, leg einfach die Hand auf die Stelle, gerade jetzt. Leg einfach die Hand auf die Stelle, da wo das Problem ist. Leg gerade jetzt. Weil da ist Heilung überall im Raum. Da ist Heilung überall im Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Leg die Hand auf die Stelle. Ich bete von hier. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke für deine Kraft, Herr, in Jesu Namen. Oh, ich befehle jetzt in dem Namen Jesu Christi, diesen Schmerzen aus diesen Gelenken zu kommen. Ich befehle in dem Namen Jesus, Herr, diesen Bewegungseinschränkungen jetzt zu weichen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage, in Jesu Namen, wo auch immer die Ursache ist, was auch immer die Ursache ist, sei jetzt frei und los in Jesu Namen. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt tu einfach was du vorher nicht tun konntest. Da, wo du vorher vielleicht dabei Schmerzen hattest, so wie sie gerade ist. Sie konnte nicht so machen, also hat sie es so gemacht. Und sie hat festgestellt, das, was sie nicht machen konnte, kann sie wieder machen. Halleluja. Das, was du nicht machen konntest, mach es einfach gerade jetzt. Spring, hüpf, Knie, was auch immer. Heb deinen Arm, keine Ahnung was. Mach Gymnastik, Sport, renn die Treppen rauf und runter oder was auch immer es ist. Halleluja. Tu einfach irgendwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer spürt, dass die Schmerzen jetzt zumindest stark zurückgegangen sind oder ganz weg sind? Eins, zwei, wer noch? Drei, wo noch? Da hinten, bei dir? Okay, dann geht gerade jetzt was raus. Lege mal die Hand auf Janine. Da geht was raus. Hallo, da hinten auch? Halleluja, danke, Jesus. Bei wem sind Bewegungseinschränkungen, die vorher da waren, jetzt zurückgegangen, zumindest stark zurückgegangen oder sind ganz weg? Wink mal mit der Hand. Wow, Halleluja. Danke, Jesus. Was war bei dir das Problem? Du stehst gerade hier. Gib mir mal ein Mikrofon. Halleluja. Was war das Problem? Mein Fuß, ich konnte nicht mehr richtig gehen. Du konntest nicht mehr richtig gehen? Was war das? Hattest du die Achillessehne gerissen oder irgendwas? Nee, das war irgendwie hier. Also ich hatte, hier, okay. Genau. Also hier ist so ein, der ist ein bisschen schief, der Fuß. Aber jetzt war hier noch was anderes. Und okay, so und da hattest du so Schmerzen, dass du nicht gehen konntest? Ja, ich konnte nicht richtig gehen. Also okay, geh mal. Geh mal. Halleluja. Wow, sieht gut aus. Und keine Schmerzen mehr. Halleluja, danke Jesus. Wie lange hattest du denn das Problem? Also jetzt ungefähr 4 Wochen. Seit 4 Wochen? Und jetzt ist es komplett weg? Ja, es ist weg. Also Halleluja, danke Jesus. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Wer im Raum hatte noch ein Problem, das vielleicht längere Zeit war und jetzt ist es weg, komplett weg, so wie bei ihr. Erzähl mal ganz kurz, was passiert ist. Wer ist noch bei dir? Was war bei dir? Knallharte Schultern, die haben immer geknallt. Und dann, geknallt? Ja, beim Bewegen. Wow. Und ein Physiotherapeut hat irgendwas angefangen und da bin ich weggegangen, weil ich da abgestürzt bin. Ich bin psychisch richtig runter. Okay. Und ich konnte den Bizeps hier, ich konnte mich nicht ordentlich anziehen. Das ist jetzt besser. Und das kannst du jetzt. Mach mal. Also es ist nur noch ein Hauch. Nur noch ein Hauch. Halleluja. Der geht auch noch vor uns raus. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke. Gott ist der beste Physiotherapeut. Halleluja. Wie von euch glauben, dass das Gott der beste Physiotherapeut ist? Danke, Jesus, für 100%, Herr. 100% in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Ich höre noch den Namen, so ähnlich, Juliane, heißt jemand? Das ist deine Tochter, okay, Halleluja, für die haben wir gerade eben schon gebetet. Ist noch jemand, der damit was anfangen kann? Juliane, für die du ganz lange betest, die kennt Jesus noch nicht. Okay, Halleluja. Vater, du hast diesen Namen rausgerufen, weil du Juliane auf dem Schirm deines Herzens hast, Herr. Und durch die Gebete von Oliveira, Herr, danke ich dir, Herr, dass sie im Zentrum deiner Aufmerksamkeit ist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass ich dich jetzt nicht mehr verpassen kann, Herr, sondern dass du ihr begegnest, da wo sie ist, gerade jetzt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Und wir werden davon hören in den nächsten Tagen und Wochen, in Jesu Namen, was du tust in ihrem Leben, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow, das wird immer klarer. Halleluja. 2534 sehe ich. 2534. Hat jemand die PIN-Nummer 2534 oder der Schluss von der Telefonnummer oder Kontonummer oder was auch immer? 2534 sehe ich. Und überleg mal ganz kurz, man muss überlegen. 252534. Kann jemand damit was anfangen? Halleluja. 2534. Wenn du damit was anfangen kannst, komm einfach ganz schnell nach vorne. Halleluja, weil Gott möchte, was du. Ich weiß, bei diesen Zahlen, da müssen manchmal Leute ein bisschen länger überlegen, aber was habe ich da für eine PIN? Müssen erstmal ihre PIN-Nummern durchgehen. Ha, wir haben so viele PIN-Nummern. Danke, Jesus. Wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott möchte dich auch berühren, ganz speziell. Halleluja. Gib mir mal deine Hand. Halleluja. Du liebst Jesus, oder? Ja, Amen. Und er heilt dich. Er ist dein Arzt. Halleluja. Oh, da ist die Kraft Gottes, die dich gerade jetzt berührt. Durch deinen ganzen Körper durchgeht, durch deine inneren Organe, in Jesu Namen, durch deine Gelenke gerade jetzt, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deinen Geist. Du gibst den Müden neue Kraft, Herr. Den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Halleluja. Sie laufen und ermüden nicht, sie gehen und ermatten nicht, ja, sie erheben ihre Schwingen wie die Adler. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Kraft. Oh. Wow, ich sehe, wie Gott etwas ausrichtet, auch in deiner Wirbelsäule irgendwie, da hinten runter. Ja. Da wird es immer schwindlig, ja. Ja, das kann von der Wirbelsäule kommen, dass da was eingeklemmt ist. Mach mal den Kopf gerade, ganz gerade. In Jesu Namen. Halleluja. Sondern halt mal kurz mir das Mikrofon. Kannst du mal kurz halten? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt, sämtlichen Wirbeln, Bandscheiben, Sehnen, Nerven, Bänder in die Ordnung Gottes zu kommen. Alles, was abgeklemmt ist, jetzt sich zu öffnen und zu lösen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Jesus, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, gib mir eine Rundum-Überholung gerade jetzt, Herr. In Jesu Namen, auch die Hüfte in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, wie fühlt sich das an? Oh. Das ist die Kraft Gottes, die ist auf dir. Die Kraft Gottes ist auf dir. Amen. Halleluja. Ja. Ah, künstliches Gefäß. So, lauf, leg mal deine Hand drauf, wo es ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Gerade jetzt, Herr. Danke, Herr, dass du durchfließt, Herr, durch die Gefäße jetzt, Herr. Oh, befehle jedem Pfropfen, dass er sich jetzt öffnet durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich spüre gerade noch, da ist heilende Kraft, die hier rüberfließt. Ich spüre, da ist jemand und du hast, auf mindestens, wegen was bist du hier? Du bist Ordner. Okay. Oder bist du wegen dem Wort hierher gekommen? Nein, nein. Du? Nein, okay. Weil ich hatte den Eindruck, dass jemand hier in diesem Bereich sitzt und du hast einen Schleier vor einem Auge, mindestens vor einem Auge, zumindest stärker vor einem Auge, vielleicht vor dem anderen Auge, ein bisschen, aber nicht ganz so stark. Und Gott möchte wirklich dein Auge berühren. Wen betrifft es? Bei dir, okay. Welches Auge ist es? Das hier. Steh mal auf. Halleluja. Wer kann mir kurz das Mikrofon halten? Das hier, ja. Wenn du jetzt ins Licht schaust, dann siehst du den Schleier, oder? Ja. Auf, nicht mehr länger. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du dieses Auge in die Ordnung Gottes bringst. Jetzt zurück. Ich nehme dieses Auge zurück um 10 Jahre in den Zustand, dem es vor 10 Jahren war, in Jesu Namen. Befehl diesem Schleier, sich aufzulösen jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt diesen Schleier wegziehst, Herr, von dem Auge, Herr, wie Schuppe, wie eine Schuppe von ihrem Auge weg, in Jesu Namen. Halleluja. Puh. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt schau nochmal ins Licht. Kannst du das andere auch zumachen, dann kannst du besser sehen. Wie ist es jetzt? Fast weg, aber noch nicht ganz. Okay, dann sprechen wir nochmal rein. Halleluja. Jesus hat auch 2-mal für den Blinden gebetet und dann war es ganz weg. Betet ihn an, schaut auf Jesus. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater, dass du ihr Auge jetzt öffnest, Herr. Komplett. Komplett. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jede Linsentrübung. Oh, zurück in der Zeit jetzt. Diese Linse zurück in der Zeit. Oh, ist nie reingekommen wäre. Nie reingekommen wäre. In Jesu Namen. Oh. Erneuert ihre Jugend wie bei einem Adler. Halleluja. Amen. Schau nochmal. Wie ist es jetzt? Ha? Was ist? Ist frei, ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Okay, ihr dürft mal Platz nehmen. Halleluja. Und einfach mal eure Hände ausstrecken in seine Gegenwart. Und ich brauche das Pult hier. Halleluja. Halleluja. Streck einfach deine Hände aus in die Gegenwart Gottes. Vater, wir danken dir, dass deine Gegenwart da ist, Herr. Und wenn deine Herrlichkeit sich manifestiert, Herr, dann ist nichts unmöglich, Herr. Nichts ist unmöglich heute Abend hier, weil du begegnest deinem Volk im Lobpreis. Und Herr, dieser Lobpreis heute Abend ist aufgestiegen als ein Wohlgeruch zu dir, Herr. Und du hast geantwortet, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr. Wow. Und ich spüre, dass jemand noch berührt wird am Herzen gerade jetzt. Das ist ein Herzproblem. Immer wieder ein Stechen, glaube ich, sowas. Immer wieder im Herzen. Ich glaube, also im hinteren Bereich kann ich das spüren. Im hinteren Bereich hier von mir aus gesehen, hier auf der Seite. Wen betrifft es? Wer hat da ein Herzproblem? Wink mal kurz mit der Hand. Wo du Schmerzen hast. Du hast Schmerzen? Okay. Immer wieder Herzstechen, du auch? Okay. Okay, auf der Seite. Weil ich glaube, dass auch noch jemand auf der Seite ist, aber trau dich einfach ruhig. Ja, ihr könnt ruhig stehen. Stellt euch ruhig hin. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass jetzt diese Herzen in die Ordnung Gottes kommen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, dass diese Herzen jetzt in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Frieden und Ruhe in diesen Herzen. Oh. Ja, Synchronisation des Herzschlages, Herr. Mit dem Herzschlag des Himmels, Herr. In Jesu Namen. Synchronisation. Synchronisation. Oh, sein Herz und dein Herz. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist seine heilende Kraft überall im Raum. Wenn du ein Heilungswunder brauchst, wenn du einen Durchbruch brauchst, zieh es dir einfach. Ja? Ich sage immer so, greif rein in die Herrlichkeit Gottes und empfang es im Glauben. Amen. Empfang es einfach im Glauben. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass Gott noch jemand berührt mit Hashimoto. Das hatte ich noch. Hashimoto. Das ist eine Schilddrüsenerkrankung. Da tut das Immunsystem die Schilddrüse oder, ja genau, so muss es sein, die Schilddrüse zerstören. Hat jemand dieses Problem mit der Schilddrüse? Hat jemand dieses Problem? Bei dir? Ja, steh auf. Steh einfach mal auf. Halleluja. Leg deine Hand auf die Schilddrüse. In Jesu Namen. Ich befehle jetzt, dieser Schilddrüse in göttliche Ordnung zu kommen. Ich befehle, diesem Immunsystem jetzt in göttliche Ordnung zu kommen. In dem Namen Jesus. Danke, Vater, Danke, Vater. Danke, Herr, dass du dieses gesamte Immunsystem jetzt synchronisierst mit dem Himmel. So wie du dieses Immunsystem im Himmel vorgesehen hast, dass es die Schilddrüse unterstützt und nicht zerstört. So kommt es jetzt in die Ordnung, in Jesu Namen. Ich setze deine heilende Kraft frei und alles, was bereits zerstört wurde, Herr, ist jetzt Rekreierung frei, jetzt in Jesu Namen. Und ich sage im Namen Jesus, es wird nichts mehr gefunden werden von Hashimoto im Blut, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, im Judasbrief, Vers 24, Judas hat nur ein Kapitel, also Judas, Vers 24, steht in der Message-Übersetzung folgendes. Du kannst ruhig im Hintergrund weiterspielen, ist okay. Ach, du spielst gar nicht, na gut, dann lass einfach, Halleluja. Halleluja. In der Message-Übersetzung heißt es da, er, Gott, kann dich aufrecht in seine Herrlichkeit stellen, frisch und mit Jubel feiernd. Amen. Er kann dich aufrecht in seine Herrlichkeit stellen, frisch und mit Jubel feiern. Jetzt ist die entscheidende Frage, wie macht er das? Wie kann er das? Die Antwort ist sehr einfach. Durch das Evangelium. Amen. Jesus Christus kam und hat den Weg freigemacht. Judas 24 in der Hoffnung für alle klingt so. So könnt ihr von Schuld befreit und voller Freude vor ihn treten und ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Amen. Amen. Weißt du, der Schlüssel ist ganz einfach. Von Schuld befreit. Amen. Wenn wir von Schuld befreit sind, sagt das Wort Gottes, dann können wir aufrecht in seiner Herrlichkeit stehen, frisch und mit Jubel feiern. Wir haben Zugang in seine Herrlichkeit und können in seine Herrlichkeit kommen, ohne dass wir tot umfallen. Wie zum Beispiel die Priester teilweise im alten Bund, wenn sie nicht ganz rein waren, nicht ganz richtig geheiligt waren und so weiter, dann sind sie tot umgefallen. Amen. Aber wenn du unter dem Blut Jesu bist, Halleluja, kannst du es nicht einfach weiterlassen? Halleluja. Aber ein bisschen, ruhig ein bisschen leiser, genau, im Hintergrund. Einfach ein bisschen leiser im Hintergrund. Halleluja. Danke für deine Gegenwart. Das ist wunderbar. Weißt du, Musik verstärkt die Gegenwart Gottes. Halleluja. Ja, und das Wort sagt, Jesus, das Blut von Jesus, hat uns von Schuld befreit. Amen. Und weil wir frei sind von Schuld, können wir stehen in seiner Herrlichkeit. Und zwar aufrecht, frisch und mit Jubel feiernd. Halleluja. Amen. Weil Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat und weil er auferstanden ist aus den Toten und den Weg gebahnt hat in seine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit des Vaters. Deswegen haben wir jetzt freien Zugang in seine Herrlichkeit. Amen. Also es ist ganz wichtig, dass wir als Christ, dass wir wissen, wo wir zu Hause sind. Amen. Es ist wichtig, dass wir wissen, was das Evangelium wirklich bewirkt hat. Ja, das Evangelium, in dem es uns von unserer Schuld befreit hat, in dem Jesus durch sein Blut für unsere Schuld bezahlt hat, hat es uns ermöglicht, tatsächlich mit, Hebräer 10, 19 sagt so, mit Freimütigkeit hinzuzutreten, wirklich in das Allerheiligste Gottes und dort zu stehen. Und jetzt sage ich dir noch was. Und von dort zu regieren. Oh, jetzt gucken mich manche ganz groß an. Was, regieren? Wir sollen regieren. Als Christen regieren. Hilfe. Ich dachte, wir sollen immer nur demütig sein. Ja, wir sollen demütig sein. Und Demut heißt, uns dem Wort Gottes unterordnen. Amen. Und Römer 5, Vers 17 sagt, wenn nun durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, Wie viel mehr werden die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. Und ich habe dir noch eine Stelle mitgebracht heute Abend, die möchte ich dir zeigen ein bisschen, weil das ist deine Position prophetisch im alten Bund bereits vorausgeschattet in einer Vision, die der Prophet Sacharja hatte. Der hatte ja verschiedene Visionen. Das halbe Buch Sacharja besteht aus Visionen, die er hatte. Und in einer Vision, da hat er den hohen Priester, der damals der hohe Priester war in Israel, der hieß Jeshua oder Joshua. Es ist nicht zufällig, dass der Name im Prinzip von den hebräischen Vokalen her der gleiche Name ist wie Jesus. Ja, Jeshua, Joshua ist im Hebräischen, weil die Vokale, die sind beliebig da, ja, ist das gleiche Wort, ist der gleiche Name. Ist kein Zufall. Aber es ist auch nicht nur ein Vorschatten auf Jesus, dieser Joshua, sondern er ist ein Vorschatten auf seinen gesamten Leib, also auf uns. Amen. Und von diesem Joshua heißt es, in Sacharja 3, Vers 2, da heißt es, dass er vor dem Thron Gottes stand, vor dem Engel des Herrn. Und dann heißt es, der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Hast du schon mal erlebt, dass der Feind dich angeklagt hat? Hast du schon mal Gedanken gehabt, wo du angeklagt worden bist und gesagt hast, weil du und deswegen und da, deswegen geht's dir jetzt so und am Ende da wirst du bestraft und so weiter und so fort. Amen. Das kommt nicht von Gott. Amen, sondern man nennt ihn den Verkläger der Brüder. Hier wird der Satan offenbar als der Verkläger der Brüder. Er stand zur Rechten des Engels vor Gott, um Jeshua anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, und jetzt kommt's, der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Amen. Weißt du, die Menschen in dieser Welt sind im Feuer. Ja, im Feuer des Gerichts, im Feuer. Letztendlich, weißt du, sie sind noch nicht in der Hölle, aber sie gehen darauf zu und das Feuer der Hölle greift nach ihnen. Amen. Wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, weißt du, dann hast du keine gute Zukunft. Die Bibel sagt, das Ende derer, die Jesus nicht haben, ist der Feuersee. Ja, Jesus sagt so, wo das Feuer nicht stirbt, wo das Feuer nicht erlischt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. So steht's, ja. Das heißt, das Ende ist Feuer. Von Natur aus ist der Mensch gefallen und für das ewige Feuer bestimmt. Amen. Wenn du heute Abend hier bist und du hast Jesus noch nicht 100% zum Herrn deines Lebens gemacht, du folgst ihm noch nicht nach, ich gebe dir einen guten Rat. Gott will dich aus dem Feuer herausholen. Amen. Gott will dich zu einem Holzscheit machen, das dem Feuer entrissen ist. Amen. Und wie macht er das? Er macht es durch das Blut Jesu. Er macht es durch die Vergebung deiner Sünde, durch das Blut Jesu. Er macht es durch das Evangelium, indem du dem Evangelium glaubst, indem du sagst, okay, Jesus, sei du mein Erlöser, weil er ist gekommen, um uns zu erlösen von diesem Höllenfeuer. Und wenn wir erlöst sind von diesem Höllenfeuer, durch sein Blut, wenn wir rausgenommen sind aus dem Höllenfeuer, dann sind wir so wie ein Holzscheit, das herausgerissen ist. Amen. Und das sagt der Herr über Jeshua, und er sagt es auch über dich, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann sagt er, hey, du bist rausgerissen. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, bist du schon rausgerissen aus dem Feuer? Also es ist wirklich so klar, die Grenze ist total klar. Die Grenze ist total klar, Licht und Finsternis. Ja, Kolosser 1, Vers 13 sagt Paulus zu den Kolossern, er hat euch herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Machtbereich des Lichtes. Weißt du, beide Machtbereiche sind real. Weißt du, und da ist auch keine Grauzone irgendwo dazwischen. Weil manchmal neigt der Leib Christi dazu, um es allen irgendwie so angenehm zu machen. Er neigt manchmal alles so ein bisschen so zur Grauzone zu machen. So alles so, naja, man weiß ja nie so genau und am Ende und überhaupt und ja, und Gott ist ja gut und man weiß nicht so genau. Weißt du, die Sache ist die, als Gott am Anfang sprach, es werde Licht, heißt es, er schied Licht von Finsternis. Amen. Das heißt, Licht und Finsternis haben nichts miteinander zu tun. Da ist ein tiefer Graben zwischen ihnen. Amen. Das ist ein, eine tiefe Kluft. Jesus sagt es auch in dem Gleichnis vom armen Lazarus und vom reichen Mann. Er sagt, es ist eine tiefe Kluft zwischen der Finsternis und zwischen dem Licht. Zwischen dem Reich der Finsternis und zwischen dem Reich Gottes. Da ist eine tiefe Kluft. Da gibt's nicht irgendwie so ein Wischiwaschi, so vielleicht gerade so, oder naja, man weiß nicht so genau, mit einem Bein hier und mit anderem Bein da. Nein, es ist klar geschieden, entweder du bist im Reich des Lichtes oder du bist im Reich der Finsternis. Und wenn du im Reich der Finsternis bist, dann hat der Teufel alles Recht, dich anzuklagen. Und seine Anklagen werden dich am Ende in die ewige Verdammnis bringen. Amen, weil er immer was finden wird. Amen. Aber, sag mal aber, Jesus ist gekommen, um eine Brücke über die Kluft zu machen. Um eine Brücke von der Finsternis ins Licht zu machen. Und jeder, der ihn und seine Erlösung ergreifen würde, den würde er über diese Brücke holen. Heraus aus dem Machtbereich der Finsternis und hinein in den Machtbereich des Lichtes. Also nicht du kannst dich aus der Finsternis herausziehen, nicht du kannst dich aus dem Feuer herausretten. Auch Jeshua konnte sich nicht selber herausretten aus dem Feuer, sondern Gott sagte über ihn, ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist oder herausgerissen wurde? Jemand anders hat ihn herausgerissen aus dem Feuer. Und rat mal, wer das war damals und wer das ist heute. Es ist Gott selber. Amen. Gott reißt uns aus dem Machtbereich der Finsternis und er versetzt uns in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Wann? Johannes 1,12, so viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn du Jesus aufnimmst als deinen Herrn und deinen Erlöser, dann gibt er dir die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, er reißt dich raus aus dem Feuer, aus dem Machtbereich der Finsternis und er versetzt dich in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist ein Unterschied im wahrsten Sinne des Wortes wie Tag und Nacht. Amen. Davor war 100% Finsternis und jetzt ist 100% Licht. Und weißt du, genauso finster wie die Finsternis finster ist, genauso hell ist das Licht. Genauso Licht ist das Licht. Amen, das ist auch wichtig, verstehst du? Die Sache ist die, wenn wir die Finsternis der Hölle verwässern und sagen, na ja, ist halt ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen schattig oder so, was auch immer. Ja, so, ja, weißt du, es gibt so verschiedene Theologien, die dann sagen, na ja, und am Ende werden wir halt dann geläutert und dann kommen wir vielleicht doch irgendwie alle, weißt du, wird alles in so eine Grauzone gemacht. Ja? Aber genauso wenig, wie es dem Wort Gottes entspricht, die Finsternis zu verwässern, genauso wenig dürfen wir das Licht verwässern. Amen. Und das kommt jetzt, was es nämlich bedeutet. Verstehst du, das Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen ist, das ist der erste Anfang. Amen. Und das ist schon mal gut. Also ein Holzscheit im Feuer hat keine Zukunft. Amen, oder? Wer hat einen Kamin zu Hause von euch? Also wir haben einen Kamin. Und wenn ich da ein Holzscheit reintue, das hat keine Zukunft. Also wenn da Feuer drin ist. Es hat einfach keine Zukunft. Ja. Schaue ich eine Stunde später, ist es nicht mehr da. Amen. Ja, ist so, ist traurig, aber es ist so. Verstehst du? Holzscheit hat keine Zukunft. Aber rausgerissen aus dem Feuer, dann hast du Zukunft. Amen. Also willst du rausgerissen sein. Aber das ist der erste Schritt. Ich lese weiter. Der Engel antwortete, beziehungsweise zuerst ein Vers weiter vorne, und Jeshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Das steht noch für die Verunreinigung durch die Sünde dieser Welt. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Wer macht es? Wer reinigt dich? Wer heiligt dich? Gott. Nicht du selbst, sondern Gott, indem du dich ihm auslieferst. Er steht einfach da. Er steht vor Gott. Und sagt, Herr, mach mit mir, was du willst. Und was macht Gott? Er reinigt ihn. Du musst so in dieser Haltung vor Gott stehen. Herr, mach mit mir, was du willst. Also ohne Wenn und Aber. Leg ihm dein Leben hin. Also du kannst es sowieso nicht machen. Du kannst ihn nicht heiligen. Du kannst ihn nicht reinigen. Du kannst ihn nicht besser machen. Aber ich sagte, er kann es. Amen. Und er macht's. Halleluja, wenn du dich ihm auslieferst. Okay. Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab, sagt er. Und zu ihm, also zu Joshua, sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und ich bekleide dich mit Feierkleidern. Haha, jetzt haben wir es wieder. Jetzt wird's schon noch mal interessanter, noch lichter. Das Licht wird noch ein bisschen heller. Ja. Nicht nur rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, sondern auch mit Feierkleidern angezogen. Wozu hast du Feierkleidern an, wenn es nichts zu feiern gibt? Du hast Feierkleider an, weil es was zu feiern gibt. Als Christen haben wir was zu feiern, nicht nur an Weihnachten. Amen. Halleluja. Wir haben immer was zu feiern als Christen. Weil wir rausgerissen sind aus dem Machtbereich der Finsternis, weil wir Feierkleider angezogen bekommen haben. Und dann geht's weiter. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Also das ist das, hier wird im Grunde genommen das beschrieben, was Jesus später im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieben hat, als der verlorene Sohn zum Vater nach Hause kam. Amen. Er hat ihm Feierkleider angezogen, er hat ein Fest gefeiert, er hat ihm die besten Kleider gegeben, er hat das beste Kalb geschlachtet und hat gesagt, jetzt gibt's was zum Feiern. Halleluja. Das ist schon mal gut. Amen. Weißt du, in der Hölle gibt's nichts zu feiern. Aber im Himmel ist, es heißt, Hebräer 12 heißt es, ihr seid gekommen zu einer Festversammlung. Zu Myriaden von Engeln und zu einer Festversammlung. Amen. Weißt du, der Himmel ist nicht einfach nur ein bisschen heller als die Hölle. Oder so, einfach so, okay, ja, gut. Weißt du, so, da gibt es so verschiedene Vorstellungen vom Himmel. Was ist der Bayer im Himmel? Wer kennt den Bayer im Himmel zum Beispiel? Ja, das kennt man ja oben in Hamburg nicht, aber bei uns schwirrt er durch die Fantasie der Leute. Ja, der Typ, der da auf den Wolken sitzt und Harfe singt und eigentlich vor allen Dingen die ganze Zeit lieber ein Bier trinken würde und so weiter. Ja, okay. Verstehst du? Dann denkst du, ja, so gut, das ist ganz nett, da irgendwie auf der Wolke zu sitzen, ist auf jeden Fall besser als in der Hölle schmoren. Aber weißt du, der Himmel ist so viel besser, als ein bisschen auf irgendeiner Wolke rumsitzen. Amen. Und Harfe zu spielen. Das ist eine Festversammlung. Halleluja. Weißt du, unsere Gottesdienste sollten Festversammlungen sein, weil unsere Gemeinden sind dazu bestimmt, ein Abbild des Himmels zu sein. Amen. Also nicht so ein Mischi-Maschi, wo du denkst, du bist im Gottesdienst und du weißt gar nicht genau, wo bist du jetzt? Bist du irgendwo doch aus der eine Etage tiefer gerutscht? Ist es tatsächlich der Himmel oder ist nicht doch noch so ein Zwischenraum zwischen Himmel und Hölle? So ein bisschen Depression, ein bisschen Melancholie, ein bisschen Bedrückung und so weiter. Also das sollte nicht die Atmosphäre in unseren Gemeinden sein. Amen. Weil das ist nicht die Atmosphäre des Himmels. Halleluja, es ist eine Festversammlung. Ihr seid gekommen zu einer Festversammlung. Oh, Halleluja. Also das Licht soll sichtbar werden als Licht. Also das ist der Gegensatz. Also Leute, wenn sie zu uns kommen, sollten schockiert sein. Und wirklich schockiert sein, wenn sie aus der Welt kommen und sagen, meine Güte, ihr könnt aber feiern. Wie gibt's denn das? Das ist ja, so feiern tun wir ja nur, wenn was ist ich, der HSV gewonnen hat, oder? Verstehst du? Da feiern wir natürlich nicht da unten, aber Gott bewahre, bei uns ist der VfB natürlich, aber egal. Verstehst du? Sagen wir, was? Und ihr feiert wirklich nur wegen Gott? Ja, genau, Amen. Weil er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in einen Raum des Feierns, in einen Raum des Jubels. Er stellt uns aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Halleluja. Weißt du, lass es ruhig ein bisschen schockierend sein für die Welt, unsere Freude. Das schadet gar nichts. Weil wenn die Menschen der Welt ehrlich sind, dann müssen sie zugeben, ein bisschen mehr Freude können sie auch gebrauchen. Amen. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Joshua, so spricht der Herr der Heerscharen. Jetzt kommt's. Wir waren schon beim Feiern, waren wir schon ganz gut dabei. Amen. Das ist schon echt Herrlichkeit, Licht und so weiter. Aber jetzt kommt's noch dicker. Jetzt kommt der Höhepunkt. So spricht der Herr der Heerscharen, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, und das ist jetzt natürlich im alten Bund, wenn du es mit der Sprache des neuen Bundes sprichst, aber wenn du dich an Jesus halten wirst, wenn du Jesus vertraust, wenn du in Gemeinschaft mit anderen, die Jesus glauben, mit ihnen gemeinsam vorangehst und da drin bleibst und auf das hörst, was ich dir sage, was sagt er? Dann sollst du sowohl mein Haus, was ist sein Haus? Gemeinde. dann sollst du sowohl mein Haus richten oder da Autorität ausüben, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Was sind die Vorhöfe im Tempel? Das waren Orte, an denen sich das Volk aufgehalten hat, aber unter anderem auch Heiden aufgehalten haben. Das heißt, es steht für die Welt. Das heißt, er gibt dir Autorität über die Gemeinde oder in der Gemeinde, so gemäß deiner Position. Das heißt nicht, dass er jetzt dir oder mir jetzt einfach Autorität gibt über die ganze Gemeinde Jesu Christi auf der ganzen Welt. Aber er gibt dir Autorität in deiner Position in der Gemeinde. Und er gibt dir Autorität in der Welt. Und jetzt kommt's. Woher kommt diese Autorität? Und wie übst du diese Autorität aus? Und das ist der Hammer. Er sagt hier, und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Mit anderen Worten, du musst dir die Szene so vorstellen. Jeschua stand vor Gott. Und vor Gott standen Engel. Und himmlische Wesen, ja, ich weiß nicht, was für alle da in dem Moment da standen, ja, Johannes sieht in der Offenbarung, sieht er 24 Älteste, er sieht vier lebendige Wesen, ja, Jesaja sieht Seraphim, Cherubim, was auch immer, einfach diese Wesen, die vor dem Thron Gottes stehen. Und Gott sagt zu Jeschua, er sagt zu ihm, aufgrund dessen, was ich mit dir gemacht habe, aufgrund, und jetzt wir übersetzen in den neuen Bund, aufgrund meines Evangeliums, meiner Gerechtigkeit, die durch das Blut Jesu gekommen ist, gebe ich dir direkten Zugang unter diesen Mächtigen, die vor meinem Thron stehen. Dass du mein Angesicht siehst, mit anderen Worten, meine Stimme hörst, mit mir im Rat sitzt, Amen, mit mir im Gerichtssaal sitzt, mit mir im Thronsaal sitzt und jederzeit Zugang hast zu meinem Herzen. Das ist der Hammer. Weißt du, da kommt echte Autorität her. Amen. Weißt du, du musst dir das so vorstellen, ich meine, wir haben heute kein Königreich mehr in Deutschland, preis den Herrn, aber weil menschliche Königreiche sind nicht so das Wahre. Meistens jedenfalls, gab schon manchmal ein paar gute Könige, aber meistens, naja. Okay, wir haben kein Königreich mehr, aber weißt du, in dem Königreich normalerweise ist es so, diejenigen, die Zugang haben zum Angesicht des Königs, das sind die, die Macht haben im Land. Amen. Das sind die, die Macht haben im Land. Also die sagen denen, die keinen Zugang haben, wo es lang geht. Die sagen, hey, ich war beim König, und der König hat gesagt, Amen, ich war beim König und das ist seine Anordnung. Und die anderen müssen folgen. Weißt du, und Gott hat uns nicht nur einfach, weißt du, es beginnt damit, er nimmt dich raus als ein Holzscheit aus dem Feuer. Und dann bist du ein Holzscheit aus dem Feuer rausgerissen. Aber dabei bleibt's nicht. Diesem Holzscheit, das aus dem Feuer rausgerissen ist, zieht er noch ein Feuerkleid an. Setzt ihm ein Turban der Gerechtigkeit auf. Und dann sagt er so, und jetzt hast du Zugang zu mir, dem Herrn des ganzen Universums. Jetzt kannst du stehen in meiner Herrlichkeit, aufrecht, frisch und mit Jubel. Halleluja. Weißt du, er sagt, ich werde dir Zutritt geben unter diesen. Das heißt, in der Elberfeld Übersetzung heißt es wörtlich zwischen diesen hindurch. Das heißt, es wird unmittelbarer Zugang zum Herrn gewährt. Halleluja. Und weißt du, die vor dem Herrn stehen, wie stehen die vor dem Herrn? Aufrecht. Aufrecht. Die stehen aufrecht vor dem Herrn. Verstehst du, die müssen nicht buckeln, sondern die stehen aufrecht. Warum? Weil er sie gerecht gemacht hat. Weil er sie gereinigt hat. Weil er ihnen erlaubt hat, in seiner Gegenwart zu stehen. Und so bist jetzt du. Weißt du, du bist nicht nur dem Machtbereich der Finsternis entrissen, sondern du bist in eine Position gebracht, im Machtbereich des Lichtes zu regieren und zu herrschen. Aus dem Machtbereich des Lichtes heraus in dieser Welt zu herrschen und zu regieren. Oh, ihr Lieben! Puh, ich sag's euch, das müssen wir als Christen erstmal lernen. Da brauchen wir Bewusstsein. Ich kann's euch sagen. Amen. Deswegen haben wir vor ein paar Jahren unsere Glory Life Schule gegründet. Ja. Kleiner Werbespot dazwischen. Nein, weil wirklich jetzt im Ernst, ich kann's dir wirklich empfehlen, weil da bauen wir das Bewusstsein. 2 Lehrstunden die Woche. bauen wir dieses Bewusstsein, wer wir sind, wo wir sind, was wir können. Verstehst du? Da deckeln wir nicht die ganze Zeit und prügeln nicht die ganze Zeit drauf und sagen, oh, ihr müsst noch besser werden, ihr müsst noch besser werden, ihr müsst noch besser werden, sondern wir lernen, was Jesus Christus für uns gemacht hat und was er dadurch aus uns gemacht hat. Halleluja! Nämlich solche Gewaltigen, die vor Gott stehen. Weißt du, diejenigen, die vor einem König in einem Reich stehen, das sind die Gewaltigen seines Reiches. So ist es in der Bibel, da ist von den Gewaltigen Davids die Rede und Salomos und so weiter. Das sind die, die vor ihm stehen. Das sind die, die er mit Namen kennt. Also ein König kann nicht alle in seinem Reich kennen, persönlich mit Namen, das geht nicht. Aber seine Gewaltigen, die kennt er. Und du, als sein Kind, bist dazu bestimmt, so ein Gewaltiger zu sein. Weißt du, nicht erst irgendwann. Sondern es beginnt in dem Moment, wo du ergreifst, was Jesus Christus für dich getan hat. Also das ist ein Wechsel von Finsternis und Licht. Amen. Stimmst du mir zu? Im einen Moment noch für die ewige Finsternis bestimmt, im nächsten Moment nicht nur gerettet aus der Finsternis, sondern direkt vor dem Thron des Herrschers des Lichtes stehen und von dort her mit Autorität und Regierungsgewalt ausgestattet. Also da muss eigentlich die Feierlaune in christlichen Gemeinden nochmal auf eine andere Stufe steigen. Halleluja. Aber ihr seid noch ein bisschen zögerlich, weil dein Fleisch es noch gar nicht glauben kann. Dein Fleisch sagt, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Ich sag dir, wenn dir jemand eine Botschaft als Evangelium verkündet und dein Fleisch sagt nicht, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, dann hast du wahrscheinlich nicht das Evangelium gehört. Weil das Evangelium ist für dein Fleisch, für deine Seele zu schön, um wahr zu sein. Es ist so. Aber das Gute ist, es ist wahr. Amen. Sag mal, es ist wahr. Es ist so. Halleluja. Er hat uns freien Zugang gegeben. So lasst uns nun, Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Mit Freimütigkeit nach dem Motto, Vater, ich bin dein Sohn und hier komme ich. Und ich sag dir mal, was los ist. Und dann sagst du mir, was Sache ist. Und dann gehe ich in deiner Autorität und regiere und herrsche. Amen. Und spreche. Wenn, weißt du, das hat Jesus uns gelehrt. Er hat gesagt, wenn du zu diesem Berg sprechen wirst, hebe dich hinweg und verpflanze dich ins Meer. Was ist das anderes als herrschen? Weißt du, das Herrschen in höchster Potenz. Ja? Das kann, ein irdischer König kann das nicht so einfach. Kann nicht einfach sagen, hebe dich hinweg, Berg. Da braucht zumindest ein paar Arbeiter, die ein paar Monate arbeiten, um irgendeinen Berg wegzukriegen. Ja? Aber Jesus hat gesagt, hey, das ist eure Art zu herrschen. Sprich zu diesem Berg, hebe dich hinweg und verpflanze dich ins Meer. Amen. Das ist Autorität. Weißt du, und du musst ja nicht gleich, was weiß ich, ich meine, hier in Hamburg gibt es eh nicht so viele Berge, insofern habt ihr da gar nicht so viel Übungsfeld, aber ich sag dir, ihr habt schon gut gesprochen, ja, ich weiß. Die herrlichen Hamburger haben schon gut gesprochen. Halleluja. Aber ich sag euch, Umstände, Berge von Umständen gibt es sowohl in Hamburg als auch in Stuttgart. Amen. Berge von Herausforderungen, Berge von Krankheit, Berge von Diagnosen, Berge von Finanzproblemen, Berge von dämonischen Attacken und so weiter. Das gibt es überall auf der Welt. Aber ich sag dir, wo sind die Söhne und Töchter Gottes, die sich erheben und die sich trauen, zum Berg zu sprechen? Und zu sagen, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Halleluja. Wo ist jemand Freiwillige vor? Amen. Oh. Shakarabasikadarabasikadarara. Weißt du, was ist die Konsequenz? Ich lese Vers 8, Zacharia 3, ist immer noch dieselbe Vision. Höre doch, Jeschua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, also er spricht jetzt von uns allen, die wir freien Zugang haben, zum Thron des Vaters, zum himmlischen Thron, zum Gerichtssaal, zum Herrschaftsthron und so weiter, die wir freien Zugang haben. Er spricht von denen. du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, Männer des Wunders sind sie. Wunderst du dich jetzt noch, dass Jesus gesagt hat, Markus 16, 15, diejenigen, die glauben, denen werden diese Wunder oder diese Zeichen folgen. Amen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Kranken die Hände auflegen, sie werden Schlangen aufheben, sie werden Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Wunderst du dich noch, dass das da steht? Es wundert mich nicht, weil Männer des Wunders sind die, die Zugang haben. Männer des Wunders sind die, die aus der Herrlichkeit Gottes heraus sprechen. Männer des Wunders sind die, die ausgerichtet sind auf das, was droben ist. Amen. Die nicht geleitet sind von den Begrenzungen dieser Welt, die nicht sich begrenzen lassen von den natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Weißt du, in dieser Herrlichkeit Gottes, in der wir stehen, sind die Begrenzungen dieser natürlichen Welt nicht nur aufgehoben, die haben da nie gegolten. Die haben da gar nie gegolten. Die gibt's da gar nicht. Verstehst du, Begrenzungen von Raum und Zeit zum Beispiel, die gibt's da nicht. Du kannst in seiner Herrlichkeit, weißt du, wir haben so viele Wunder erlebt, auch jetzt wieder nach der letzten Konferenz, wir hatten ja eine starke Konferenz jetzt vor 2 Wochen gehabt bei uns in Stuttgart mit über 800 registrierten Teilnehmern und wir haben so viele Wunder gesehen, auch im Nachhinein. Wir haben Zeugnisse bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, Gegenstände, die ich nicht mehr gefunden hatte, die ich verloren, wo ich genau weiß, ich habe sie dort oder dort verloren oder vergessen oder sie wurden mir geklaut oder was auch immer, sind plötzlich wieder aufgetaucht an dem Platz, wo sie vorher nicht waren. Amen. Einfach aufgetaucht. Warum? Du sagst mir, wie kann das gehen? Du, ich sag dir, in der Herrlichkeit ist es ganz einfach. Da gibt's die Begrenzung von Raum nicht. Philippus war in einem Moment da an der einen Stelle, an der geraden Straße und hat den Kämmerer aus Äthiopien getauft. Und im nächsten Moment war er in einer ganz anderen Stadt. Ich glaube, in Ashdod war es. Ashdod, gell? Ja. Wir nennen das Versetzung von einem Ort an den anderen. Für Gott kein Problem. In der Herrlichkeit gibt es keine Begrenzung. Halleluja. Wo ist die Gabi? Ich habe sie vorher gesehen. Gabi Albrecht? Ah, da sitzt sie ja. Ich habe die vorher da hinten gesehen, deswegen. Ah, bis nach vorne gerutscht. Halleluja. Amen. Bist versetzt worden. Aber guck, vor ein paar Jahren, ne, wurden dir, ich weiß nicht, wie viele Silberbarren waren es, die aus deinem Tresor geklaut wurden? 2. 2 Silberbarren wurden dir geklaut. Sie hatte Handwerker im Haus, der Tresor stand offen, danach war der Tresor leer. Die Silberbarren waren weg. Ja, und dann, ich glaube, es war so, das war während der Corona-Zeit, da hatten wir eine Konferenz bei uns in Stuttgart und du hast über Livestream, glaube ich, zugeschaut, gell? Genau, und da haben wir darüber gesprochen, über diese Grenzenlosigkeit, dass Gott Gegenstände wieder hinbringen kann, wo sie nicht mehr waren, ja? Zurückbringen kann, auch geklaute Gegenstände. Und es hat bei dir irgendwie Klick gemacht. Und dann, glaube ich, ein paar Tage später im Glory House, so war's. Erzähl mal, dann. Du weißt selber, also ich weiß, dass du es uns geschrieben hast. Genau, dann hat Gott dir gesagt, nachdem du im Glory House warst, so warst, dann hat Gott dir gesagt, schau nochmal, öffne nochmal den Tresor und schau nach. Und dann waren, was war denn? Dann waren sie wieder da. Ja, das ist der Hammer. Halleluja. Verstehst du? Weißt du? Ich weiß nicht, wie Gott es genau macht. Ich weiß nur, in seiner Herrlichkeit gibt es keine Begrenzung. Amen. Ich habe überhaupt kein Problem, das zu glauben. Ja, ich meine, es erfreut mich immer wieder, so Sachen zu hören, auch wenn Leute mitsamt ihrem Auto versetzt werden ein paar Kilometer oder ein paar Dutzend Kilometer oder wie auch immer und dann plötzlich anstatt 2 Stunden nur eine halbe Stunde fahren zu irgendeinem Ort. Ja, begeistert mich immer wieder. Aber es ist einfach, weil es in der Herrlichkeit keine Begrenzung gibt. Keine Begrenzung von Raum. Keine Begrenzung von Zeit. Oh, wir haben so viele Wunder gesehen dadurch, dass wir das glauben. Weißt du, wir glauben einfach, dass es in der Herrlichkeit keine Begrenzung von Zeit gibt. Wenn du also zum Beispiel einen Unfall hattest vor 20 Jahren, dann ist es 20 Jahre her und der natürliche Mensch sagt, was vor 20 Jahren passiert ist, vielleicht hast du irgendwelche Spätfolgen von diesem Unfall, den du vor 20 Jahren hattest. Der natürliche Mensch sagt, der Arzt sagt, ja, das werden sie ihr Leben lang haben. Sie hatten nun mal diesen Unfall. Aber weißt du, im Raum der Herrlichkeit ist die Zeit genauso, weißt du, genauso wie ich im Raum, ich als natürlicher Mensch, kann ich von diesem Ort im Raum zu diesem Ort gehen, wenn ich das will. Richtig? Genauso kann Gott im Raum des Geistes auf dem Zeitstrahl von einem Ort gehen zum anderen Ort gehen. Er kann einfach 20 Jahre zurückgehen. Und was kann er da machen? Er kann einfach löschen, was damals passiert ist. Er kann es einfach löschen. Amen. Und er kann den Zustand so herstellen, wie wenn es diesen Unfall nie gegeben hätte. Amen. Ich habe mal zum Beispiel für einen Mann gebetet, der hatte vor 40 Jahren, der war bei der russischen Armee gewesen, vor 40 Jahren, ja, der kam aus der Sowjetunion, damals war es noch die Sowjetunion gewesen, und war bei der Armee gewesen und da hatten sie ihm die Nerven und Sehnen durchtrennt hier im Handgelenk und dadurch hatte er keine Kraft in der einen Hand und auch Schmerzen und war taub und so weiter. Und ihr könnt es im Internet übrigens sehen, das ist, kann man auf in einem Gottesdienst, ist es auf YouTube, kann man das sehen, wie das passiert ist. Ich habe das vor allen gemacht. Ich hab gesagt, so, und im Namen Jesus nehme ich jetzt dein Handgelenk zurück im Raum des Geistes, in der Zeit. Und ich lösche diese Aktion, was auch immer das war, ich weiß es gar nicht mehr genau, was da passiert war, aber ich lösche das im Raum des Geistes, da vor 40 Jahren. Und ich setze den Zustand in deinem Handgelenk frei, wie wenn es diese Sache nie gegeben hätte. Amen. Und sofort konnte er seine Handgelenk wieder völlig frei bewegen, hatte keine Schmerzen mehr, war nicht mehr taub. Es war, wie wenn es nie gewesen wäre. Amen. Halleluja. Weißt du, im Raum des Geistes überhaupt kein Problem, weil es gibt keine Begrenzung in der Herrlichkeit. Amen. Es gibt keine Begrenzung durch die Materie in der Herrlichkeit. Also wir, die Ärzte, der natürliche Mensch, die Physiker, die, was weiß ich, die Automechaniker, die haben ihre Begrenzungen. Die sagen ja, das geht und das geht nicht mit der Materie. Das können wir machen und das können wir nicht machen. Aber glaubst du, Gott hat eine Begrenzung, was er machen kann und was er nicht machen kann? Das heißt in der Bibel, er spricht das, was nicht ist, ins Dasein. Das heißt, aus dem Nichts können Dinge hervorkommen. Amen. Aus dem Nichts können sich Dinge materialisieren. Gott kann Geräte reparieren, die kein Mechaniker repariert kriegt. Amen. Gott kann Geräte, die du vielleicht, wir werden es nachher sprechen, ich habe den Eindruck wirklich, Geräte, wo du vielleicht seit einem halben Jahr, die du aufs, was weiß ich, den Stecker ausgesteckt hast, weil du hast es so oft probiert und das Gerät funktioniert nicht mehr, du hast es noch nicht weggeworfen, aber es funktioniert nicht, vielleicht auch noch nicht so lang, vielleicht erst seit einer Woche, wie auch immer, es funktioniert nicht mehr, werden wir sprechen und in Jesu Namen werden wir die Reparaturengel Gottes freisetzen. Amen. Glaubst du, dass es für Gott ein Problem ist? Keine Begrenzung. Amen. Keine Begrenzung im Raum der Materie. Keine Begrenzung, Neues in Existenz zu rufen. Also wenn Bandscheiben sich aufgelöst haben, wie oft gibt es, dass Bandscheiben sich auflösen, ja, vom Natürlichen her? Das passiert öfters. Im Natürlichen lösen sich Bandscheiben auf, manchmal im Laufe der Jahrzehnte. Und dann haben Menschen massive Rückenprobleme. Und dann sagt der Arzt, ja, was weg ist, ist weg. Das kriegen sie nicht mehr wieder. Ja, oder bei Arthrose oder so. Ja, was abgenützt ist, ist abgenützt. Aber weißt du, Gott spricht und es steht da. Amen. Er sagte und es wurde. Amen. Deswegen kein Problem. Bänder gerissen. Ja. Ich hatte mal einen Mann, der hatte komplett die Sehne hier durch im Schultergelenk und konnte deswegen seinen Arm gar nicht, überhaupt nicht heben. Und ich habe für ihn, ich hab reingesprochen von vorne. Ich habe gar nicht ihm die Hand aufgelegt, sondern von vorne reingesprochen. Und im nächsten Moment ist er da hinten auf dem Boden und macht Liegestützen. Das war in Österreich, gell? Ja, erinnerst dich, ja? Macht Liegestützen. Verstehst du? Gott kann dir ein neues Band geben, Gott kann dir einen neuen Muskel geben, Gott kann dir einen neuen Knochen geben, Gott kann dir eine neue Sehne geben. Amen. Halleluja. Joma, bist du bereit? Halleluja. Weil ich hab euch ein, zwei oder drei oder vier Bilder mitgebracht. Also ich zeige immer gern, was Gott tut. Weil das Wort Gottes sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und deswegen zeige ich euch immer gern Dinge, die Gott in letzter Zeit getan hat. Und das, was ich euch zeige, ist ganz frisch. Ja, ich kann euch zum Beispiel zeigen, als erstes kannst du mal zeigen, Joma, das Bild von der jungen Dame in Österreich. Das war jetzt vor fünf Wochen, als wir in Österreich waren. Und diese junge Dame hatte einen Bänderriss gehabt in ihrem Fuß. Ja, ja, St. Pölten, genau. Ja. Ein Bänderriss im Fuß gehabt. Und aufgrund dieses Bänderrisses konnte sie nicht mehr ihren Fuß richtig bewegen, hatte Schmerzen, konnte nicht springen und so weiter. Die waren gerissen, erst relativ kurz davor. Ja. Und wir haben gesprochen und haben einfach befohlen, dass eben Knochen, das Sehnen, das Bänder wieder in die Ordnung Gottes. Das ist das falsche Bild. Das andere Bild, genau. Und ja, genau. Und schaut, hier ist sie und hier hüpft sie. Das Bein, wo das Band gerissen war, ist das, auf dem sie jetzt auf einem Bein steht und hüpft. Kannst du sehen? Sie hüpft auf dem einen Bein, wo das Band gerissen war. Ohne jedes Problem. Halleluja. Amen. Und sie macht jetzt wieder voll Sport, ja? Das, genau. Sie macht wieder voll Sport. Halleluja. Weißt du, das ist ein kreatives Wunder. Aber wundert dich das, wenn die Herrlichkeit Gottes keine Begrenzung durch die Materie hat? Nein. Du kannst das andere Bild reinmachen, das du gerade hattest. Das ist nämlich auch interessant. Ja, diese Frau, das ist auch der Hammer, diese Frau hatte so stark Skoliose in ihrem Rücken, das heißt, die Wirbelsäule war so stark verkrümmt, dass die rechte Seite, dass da ein Buckel rausstand. Also sie hat einen richtigen Buckel. Wer Krankenschwester oder Arzt ist, weiß es. Wenn die Skoliose extrem ist, dann kann das so einen Buckel ausbilden. Und die hatte da rechts einen Buckel. Und das ist, nachdem dieser Buckel komplett verschwunden ist. Ihr könnt es sehen, da habe ich meine Hand, wo vorher der Buckel war, oder noch ein bisschen weiter oben war der Buckel. Ja, und der Buckel ist komplett verschwunden. Alle haben es gesehen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Andere junge Frau war auch im selben Gottesdienst, da haben wir jetzt kein Bild, aber es war eine junge Frau, die hatte Skoliose im unteren Rückenbereich. Ich habe eine Krankenschwester nach vorne gerufen, die hat den Rücken getestet, die Wirbelsäule getestet, hat gesagt, ja, es ist krumm, ich kann es testen. Und dann haben wir reingesprochen und in der Herrlichkeit Gottes hat Gott die Wirbelsäule begradigt. Die Krankenschwester hat geschaut, sie hat gesagt, ich kann nichts mehr finden von der Krümmung. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Weißt du, unbegrenzt im Raum der Herrlichkeit. Das ist unser Zuhause. Dieser Raum ist unser Zuhause. Halleluja. Was haben wir noch für Bilder? Duisburg. Mach mal Duisburg. Da waren wir. Ja, das ist auch Hammer. Diese Frau hatte eine Prothese im Oberschenkel. Sie hat irgendwie einen ganz starken Oberschenkelhalsbruch gehabt und da haben sie irgendwas reinoperiert. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Auf jeden Fall war da was drin und sie konnte das auch. Es war die Seite was. Und sie konnte das auch tasten. Unter dem Oberschenkel. Und aufgrund dieser Prothese konnte sie zum Beispiel ihr Bein nicht mehr übereinander schlagen, ja, weil die Prothese das gehindert hat. Sie konnte bestimmte Bewegungen nicht mehr machen. Hier sitzt sie auf dem Stuhl und hatte gerade ihr Bein, gerade eine Sekunde davor hat sie ihr Bein übergeschlagen und allen demonstriert, was sie wieder machen kann und hat bezeugt, sie kann die Prothese nicht mehr spüren. Halleluja! Weißt du, Gott kann Materialien auflösen in der Herrlichkeit Gottes. Genauso kann er Tumore auflösen. Jetzt auch erst vor ein paar Wochen war eine Frau, die Mutter von jemandem, die bei uns bei der Konferenz war, und die hatte innerhalb kurzer Zeit ein so heftiges Gewächs ausgebildet an der Schulter. Das war mehr als Pampelmusen groß an der Schulter. Die Ärzte haben gesagt, so etwas haben sie noch gar nie gesehen. Und dann war die Tochter bei der Konferenz und hat einfach für die Mutter gebetet in diesem Raum der Herrlichkeit und hat freigesetzt, dass dieses Ding sich auflöst. Ein paar Tage später kam die Mutter ins Krankenhaus, weil das so stark gewachsen war. Und die Ärzte wollten sie untersuchen. Und als sie untersucht haben, haben sie gesagt, über Nacht oder ich weiß nicht genau, von morgens bis abends, wie jetzt die Zeiten waren, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der komplette Tumor ist einfach zusammengeschrumpft und es ist nur noch ein kleines Löchchen da, aus dem Flüssigkeit rausgekommen ist. Komplett weg. Halleluja. Amen. Halleluja. Andere Frau, kannst du mal ein anderes Bild noch machen? Genau, mit dem Ohr, die Sache zum Beispiel. Ja genau, dies war auch in Duisburg jetzt vor ein paar Wochen. Diese Frau, die hatte eine Tumoroperation hinterm Ohr gehabt. Und aufgrund dieser Tumoroperation war ihr Ohr sehr schlecht geworden. Sie konnte kaum mehr hören, weil bei der Operation waren irgendwie Teile vom Ohr mit zerstört worden. Ja. Und deswegen konnte sie ganz schlecht hören. Und Gott hat ihr Ohr total geöffnet. Halleluja. Amen. Weißt du, Gott kann Dinge neu kreieren, die kaputt waren. Amen. Ist es ein Problem in seiner Herrlichkeit? Nein. Anderes Beispiel. Nimm mal den Dennis, auch aus Duisburg. Hier, der Dennis, der hatte noch was Heftigeres, damit es dir alles raushaut. Der hatte zwei 15 cm lange Metallstangen im unteren Rückenbereich mit fünf Schrauben, ich glaube fünf Schrauben waren es, ja, fünf Schrauben, verschraubt. Und aufgrund dieser beiden Metallstäbe konnte er sich nicht mehr bücken und er hatte auch Schmerzen da. Und er konnte auch die Schrauben vor allen Dingen, die Stäbe glaube ich auch ein bisschen, aber auch die Schrauben konnte er tasten unter der Haut. Und in so einem Gottesdienst wie jetzt hat Gott ihn komplett freigesetzt. Er konnte sich komplett normal bewegen und er hat keinerlei Schrauben mehr gespürt. Hier gibt er gerade sein Zeugnis. Er hat keinerlei Schrauben mehr gespürt, keinerlei Stäbe mehr gespürt, komplett freie Bewegung. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, da ist nichts unmöglich in seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist der Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Weißt du, und du hast freien Zugang. Das ist der Hammer. Weißt du, das ist der Hammer. Das ist ja toll, dass Gott es tun kann. Aber noch toller ist, dass du genau in diesen Raum Zugang hast. Und dass du mit Gott sprechen kannst. Weißt du, und Gott sprach. Wie sprach er? Er sprach aus seiner Herrlichkeit. Und wie sprichst du? Du sprichst aus der Herrlichkeit Gottes. Und Dinge passieren. Haben wir noch irgendein Bild? Haben wir alle oder haben wir noch ein Bild? Keine. Oh ja, das war auch sehr stark. Das war auch in Duisburg. Das war eine Frau, die hatte, das habe ich so noch nie gehabt jetzt bei jemandem, die hatte so einen starken Hohlfuß. Das heißt, die hatte praktisch, das Fußgewölbe war so richtig hoch. Und aufgrund dessen, das ist auch ein Video, ist es auch, da bezeugt es auch genauer, sie hatte deswegen immer Schmerzen gehabt beim Laufen und konnte schon gar nicht springen und hat es gespürt einfach, sie konnte schon gar nicht mehr richtig laufen, schon seit einigen Jahren. Und in dieser, da haben wir kein Video da, das Video kann man auf YouTube sehen, das ist auf YouTube. Da sind mehrere Wunder drauf auf YouTube, das ist erst vor kurzem hochgeladen worden. Genau, aber da erzählt sie das und sie hatte über Jahre diese extremen Hohlfüße. Und die hat es natürlich auch beim Laufen gespürt, dass da was nicht stimmt und eben starke Schmerzen, konnte nicht springen, gar nichts. Und Gott hat ihr wirklich neue Fußgewölbe gegeben. Das heißt, sie hat wirklich diesen Hohlfuß runtergesenkt und sie konnte völlig normal und ohne Schmerzen springen, laufen, alles und hat es bezeugt. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Weißt du, wir sprechen aus der Herrlichkeit. Und weißt du, was passiert, wenn wir aus der Herrlichkeit Gottes heraussprechen? Die Engel Gottes im Himmel hören zu. Amen. Psalm 103, Vers 20 heißt es, sie lauschen darauf, das Wort Gottes zu hören auf unseren Lippen. Amen. Sie lauschen, die Stimme seines Wortes zu hören. Weißt du, für die Engel ist nicht genug zu wissen, was in der Bibel steht, sondern sie wollen die Stimme des Wortes hören. Das heißt, sie wollen es ausgesprochen hören. Amen. Und wer spricht es aus? Wir. Amen. Und wenn sie hören, dass wir im Namen Jesus das Wort Gottes aussprechen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er spricht und es steht da. Und wenn wir dann in seinem Namen, weißt du, sein Wille ist unsere Heilung. Amen. Es gibt keinen anderen Willen Gottes. Also auch da gibt es keine Grauzone. Gott will nicht mal heilen und mal nicht so gerne und heute hat er keinen so guten Tag, deswegen will er jetzt nicht so, heute ist nicht so der Tag der Heilung. Ja, vielleicht morgen wieder, mal schauen, wenn er gut geschlafen hat oder so. Vielleicht ist es entsprechend aufgelegt. Nein, es ist Gottes Wille, ist unsere Heilung. Amen. Und wenn wir Heilung aussprechen, dann sprechen wir das Wort Gottes aus. Amen. Irgendjemand piepst hier. Nee, irgendwo da drüben klingelt es. Halleluja. Das ist auf dem Klo. Halleluja. Preist den Herrn. Vielleicht tut jemand einmal diesen Rollator rausfahren, welches ist da drin? Halleluja, danke, Jesus. Da ist es wohl drin. Ja. Jetzt ist es aus, okay. Halleluja, ruf mich an in der Not, Amen. Und ich will dich retten und du sollst mich preisen, sagt das Wort Gottes, Amen. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, reagieren die Engel drauf, Amen. Und heute Abend, jetzt zum Schluss, möchte ich euch, und deswegen, der Teufel ist schon ganz unruhig, deswegen versucht er jetzt gerade alles, um uns abzulenken, in letzter Sekunde, er ist schon ganz unruhig, weil er weiß, was jetzt passiert. Weil jetzt werden wir nämlich sprechen. Amen. Also ich halte euch nicht nur eine theoretische Predigt und am Ende sage ich, seid gesegnet, sondern ich, was ich euch gepredigt habe, ist reale Praxis. Amen. Und genauso wie wir in Duisburg und in Österreich und in der Schweiz und in den letzten Wochen überall auf unserer Konferenz und so weiter Wunder erlebt haben, genauso werden wir heute Abend hier Wunder erleben. Und zwar, indem wir sprechen. Amen. Indem wir das Wort auf unsere Lippen nehmen, indem wir das kreative Wort sprechen. Halleluja. Amen. Wer von euch ist jetzt noch hier? Wir haben vorher schon so viele Wunder erlebt und schon so viele Wunder gesehen. Wer von euch ist jetzt noch hier und du brauchst ein kreatives Wunder in deinem Körper? Du brauchst ein etwas, was neu kreiert werden muss, etwas, was rekreiert werden muss, etwas, was neu entstehen muss oder etwas, was sich auflösen muss in deinem Körper. Okay? Melde dich einfach mal. Okay. Es sind einige. Steht ihr einfach mal auf? Okay. Halleluja. Preis den Herrn. Ja. Einfach da, wo was neu kreiert werden muss oder was umkreiert werden muss oder was sich auflösen muss. Es kann ein Knoten sein, es kann ein Tumor sein, es kann einfach eine Bandscheibe sein, die sich neu kreieren muss, es kann ein Knochen sein, was auch immer. Es kann eine Wirbelsäule sein, die sich begradigen muss, was auch immer es ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist irgendwie, sehe ich, das habe ich schon vor dem Gottesdienst gesehen, irgendwie eine nicht so alte Frau, also ich meine, niemand ist alt, aber eine eher jüngere Frau, die tatsächlich Skoliose im Rücken hat, also tatsächlich eine Verkrümmung in der Wirbelsäule hat. Ja, okay. Wer noch? Ja, okay. Einige? Okay. Wo hast du die Skoliose? Im oberen oder im unteren Bereich? Im unteren Bereich. In den Händen hast du keine Skoliose, aber da hast du halt Probleme auch, ja, das ist was anderes. Aber du hast Verkrümmung im unteren Wirbelsäulenbereich. Im oberen auch. Und wo hast du die Verkrümmung? Im oberen Wirbelsäulenbereich? Du weißt es nicht? Ah, okay. Du weißt es aber nicht. Okay. Weil ich habe das gesehen, speziell im unteren Wirbelsäulenbereich, dass jemand im unteren Wirbelsäulenbereich wie so eine Krümmung hat. Und ich glaube, ich soll mit dir demonstrieren, wie das geht. Ist da jemand? Du hast im unteren. Okay, pass mal auf. Haben wir einen Arzt oder eine Krankenschwester hier? Du bist Krankenschwester. Hast du schon mal eine Skoliose gesehen an der Wirbelsäule? Du weißt, wie sich das anfühlt, wenn man die Wirbelsäule runterfährt? Ja, so ein bisschen. Also wenn es nur ein bisschen ist, weiß ich es nicht. Also es gibt unterschiedliche. Okay. Wer kann sagen, ob eine Wirbelsäule eine Krümmung hat oder nicht hat? Wer kann das, wenn er das Ding... Du kannst es? Okay, komm mal her. Komm mal nach vorne. Und dann komm du mal nach vorne. Okay. Okay. Wo hat der Arzt gesagt, dass du die Verkrümmung hast? Ja, also irgendwo in der Wirbelsäule. Das ist schon so lange her, dass du schon gar nicht mehr weißt. Und du bist Krankenschwester oder was bist du? Yes, I'm a nurse. You're a nurse. Okay, great. So, okay, pass auf. Dann kannst du mal die Wirbelsäule einfach runterfahren und sagst mir mal, wo da eine Verkrümmung ist und ob da eine Verkrümmung ist. Ja, fahr einfach mal runter. So. Nicht im oberen Bereich, offensichtlich. Vielleicht schaust du mal im unteren Bereich, wie es da ist. Da ist die Verkrümmung im unteren Bereich. Okay, das ist das, was ich gesehen habe. Okay, das heißt, in welche Richtung ist die Verkrümmung? Wie ist es? So oder so rum? Ja, right. Yeah, more this way. Okay, gut. Okay, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Als erstes, setz dich mal auf den Stuhl. Setz dich mal kurz auf den Stuhl. Okay, ich zeige euch jetzt, wie wir gleich alle sprechen. Pass ganz gut auf, weil das ist auch für dich. Ich werde jetzt eine Kombination machen aus Zeit und kreativem Wunder. Okay? Zeitrücknahme und kreatives Wunder. In deinem Fall ist es wahrscheinlich so, wann hat der Arzt die Skoliose festgestellt? Schon sehr lang her. Vermutlich ist es schon von der Kindheit an so geworden. Ja? Gerade bei Skoliose muss man in der Zeit sehr weit zurückgehen. Setz dich mal ganz in... Du bist sehr krumm gelaufen. Rutsch mal ganz zurück in den Stuhl. Ja? Okay. Gib mir mal deine beiden Beine. Okay. Okay, ja, die sind auch unterschiedlich lang etwas. Ja, das kann man sehen. Könnt ihr sehen, ja. Hier ist der Knöchel, da ist der Knöchel. Das sind etwa 1,5 Zentimeter, 2 Zentimeter etwa Unterschied. Ja, das kommt von der Verkrümmung. Jetzt pass auf, jetzt mache ich Folgendes. Im Namen Jesus nehme ich jetzt diese Wirbelsäule im Raum des Geistes zurück an den Punkt, wo sie begonnen hat, krumm zu wachsen. In Jesu Namen. Und was auch immer damals dieses Wachstum bewirkt hat, sei es in den Genen, sei es im Verhalten, sei es durch einen Sturz oder was auch immer dazu geführt hat, dass dieses krumme Wachstum begonnen hat, das lösche ich jetzt auf diesem Punkt im Raum des Geistes in der Zeit, in Jesu Namen. Oh, jetzt ist schon rausgewachsen. Könnt ihr es sehen? Beine sind gleich lang. Halleluja. Okay, Beine sind gleich lang. Preis den Herrn. Jetzt pass auf, wir sind noch nicht fertig. Das war der erste Teil. Okay, steh mal auf. Halleluja. Und jetzt pass auf, mach mal Folgendes. Ist es okay? Kannst du dich mal kurz auf den Rücken legen hier? Einfach mal auf den Rücken legen. Okay. Weil jetzt habe ich gelöscht in der Vergangenheit an diesem Punkt, was damals passiert ist. Und jetzt sage ich in dem Namen Jesus, Wirbelsäule, komm in die Position, in der du wärst, wenn das nie passiert wäre. In Jesu Namen. Richte dich ein jetzt in die Position, wenn es nie begonnen hätte, in die Schiefe zu wachsen. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Come on. Wieder hoch. So. Halleluja. Jetzt mal erste Frage an dich. Wie fühlt sich das an? Hattest du den Schmerzen gehabt vorher? Hattest du? Mhm. Ja, wie viel? Jetzt sind die, also, die sind eigentlich erst aufgetreten in den letzten Monaten. Und jetzt? Was ist jetzt? Noch ein ganz klein bisschen? Also heute Morgen war es ganz schlimm, dass ich dachte, ich könnte gar nicht kommen. Okay, aber das ist jetzt nicht mehr? Nicht mehr schlimm. Also es war okay. Eben schon besser geworden. Es war jetzt schon besser geworden. Jetzt pass auf, jetzt mache ich noch eine Sache. Jetzt gehe ich hier noch auf die Wirbelsäule drauf. Ich sage jetzt, jeder Geist, der deine Wirbelsäule verkrümmt hat, geht jetzt runter von dieser Wirbelsäule in Jesu Namen. Jetzt. Jesus. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt beug dich mal nach vorne und beug dich mal wieder nach hinten. Und beug dich mal nach vorne und beug dich wieder nach hinten. Und nochmal nach vorne in Jesu Namen und wieder nach hinten. Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Amen. Amen, Amen. Jetzt pass auf. Ja. Fühlt sich gut an? Ja. Ja, pass mal auf. Die Krankenschwester kommt her. Fühl mal den unteren Bereich. Wie ist es jetzt? Ha? Sie sagt, it's not there anymore. Das heißt auf Deutsch, es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Es ist gerade. Ja? Bist sicher? Wow, sie sagt wow. Ja, das kann sein, dass es noch von den Nerven ist, aber die Krankenschwester sagt, es ist nicht mehr da, die Verkrümmung ist nicht mehr da. Hast du sowas noch nie gesehen? Huh? No. Die Krankenschwester fängt an zu weinen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja, die restlichen Schmerzen werden vorhin verschwinden, es ist noch auf den Nerven drauf. Aber die Krankenschwester hat es bezeugt, dass es gerade ist, was vorher krumm war. Amen, weißt du? Im Raum der Herrlichkeit keine Begrenzung. Amen, jetzt seid ihr dran. Okay, pass auf, jeder, der ein kreatives Wunder braucht, sei es Skoliose, sei es irgendwas anderes, streck nochmal deine Hand aus. So, okay, und jetzt, jeder, der sitzt, geh auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat und stell dich einfach zu der Person dazu. Macht einfach nur das, was ich sage. Noch nichts beten oder machen oder tun. Einfach nur zu der Person dazustellen. Okay? Einfach nur zu der Person dazustellen. Okay? Jeder, wenn jemand bei dir steht, dann nimm einfach deine Hand wieder runter. Wenn du jemanden hast, der bei dir steht, nimm deine Hand runter. Okay, hier sind noch Hände. Es sind mehr Leute, die ihre Hand gehoben haben, als solche, die nicht ihre Hand gehoben haben. Deswegen müssen wir Folgendes machen. Wenn zwei, die ihre Hand gehoben haben, geht bitte aufeinander zu. Geht bitte aufeinander zu, okay? Enno, schau einfach, wo jemand anders ist, der seine Hand gehoben hat. Genau, geht einfach aufeinander zu. Stellt euch zueinander. Macht noch nichts, bitte. Macht jetzt noch nichts. Auch nicht unterhalten oder irgendwas. Einfach nur hinstellen. Einfach nur hinstellen. Okay, jetzt noch nicht unterhalten. Noch nicht? Stopp, komm gleich. Hat jeder jemand oder ist noch jemand alleine? Hier ist noch eine Hand und da ist noch eine Hand. Okay, ihr zwei, geht ihr zusammen, hier ist eine Hand. Genau, da ist eine Hand, schau mal darüber. Da, ja, geh einfach zu jemand, der die Hand gehoben hat. Okay, wer hat noch, niemand? Okay. Hä? Wo? Ah, okay, ist noch jemand frei, du hast noch niemand bei dem, da ist noch jemand, kommst du noch hier vor? Okay. So. Okay, du brauchst auch noch jemand? Du brauchst auch noch jemand. Okay, ist noch jemand da, der noch niemand dient? Hat die Dame da? Okay, guck, dann geh mal zu der Dame. So, okay, ups. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fragst du die Person und sagst, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Okay? Und dann nicht die ganze Krankheitsgeschichte erzählen, sondern okay, ich brauche eine neue Bandscheibe, ich brauche einen neuen Knochen, ich brauche eine Wirbelsäulenbegradigung, ich brauche eine neue Makula, ich brauche ein neues Trommelfell oder was auch immer. Du brauchst etwas Neues oder etwas muss sich auflösen. Und das sagst du jetzt, noch nichts machen. Sonny, noch nichts machen, ne? Noch nichts machen? Okay, alles klar, gut. Okay, super. Habt ihr die Diagnose, okay? Wenn beide eine Diagnose haben, dann entscheidet, wer als erstes die Heilung empfängt, okay? Entscheidet kurz, wer als erstes die Heilung empfängt. Okay, gut. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Frag die Person, darf ich an deinem Körper aus der Herrlichkeit ein Wunder vollziehen? Frag mal die Person. Okay? Gut. So, und jetzt, wenn es eine bestimmte Stelle ist, an der das Wunder gebraucht wird, dann frag die Person, ob du deine Hand auf die Stelle legen darfst. Okay? Und dann leg die Hand auf die Stelle. Und dann, pass auf, ich sag dir jetzt, was wir machen. Wir beginnen in Sprachen zu beten als erstes. Moment, wartet noch. Wir beginnen in Sprachen zu beten. Dann werde ich von hier vorne die kreative Kraft Gottes hier im Raum freisetzen, die kreativen Wunder allgemein freisetzen. Und dann beginnst du, genauso wie du es gerade gesehen hast, okay. Du kannst die Person noch fragen, gibt es irgendeinen Zeitpunkt, seitdem dieses Problem ist? Frag mal die Person, gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ja, ein Unfall oder ein Schock oder ein Trauma oder was auch immer es war. Noch nichts machen, noch nichts beten jetzt. Wir sprechen noch nicht rein jetzt. Okay? Einfach nur, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt. Okay. Gut. Dann, pass auf. Psst. Wir beten in Sprachen und dann spreche ich von vorne. Und dann, wie ihr es gesehen habt, nehmt die Person in der Zeit zurück. Stellt euch das so vor, weißt du, wie so ein Zeitstrahl. Ja? Und nehmt sie einfach auf diesem Zeitstrahl zurück, um 20 Jahre, um 5 Jahre, um wie viel auch immer, um 2 Wochen, was auch immer der Zeitpunkt ist. Und dann sagt er so, und ich lösche diesen Unfall, ich lösche diese Ursache, ich lösche das aus auf deinem Lebenszeitstrahl. Als erstes. Und als zweites sagst du, und ich befehle die göttliche Ordnung in deinen Körper hinein, wie wenn es das nie gegeben hätte. Amen. Und dann, der letzte Schritt, ich werde es dann nochmal sagen, auch im Laufenden, aber dass du schon gehört hast, der letzte Schritt ist, dass du mit der Person ein Wunder wirkst. Das heißt, Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Ja, ich habe zum Beispiel die Dame gerade hier, habe ich nach vorne beugen lassen. Ja, das ist einfach, um das Wunder sozusagen in den Körper hineinzuwirken. Frag mich nicht, was es bedeutet, aber es funktioniert. Amen. Du wirkst das Wunder in den Körper hinein. Du kannst zum Beispiel der Person sagen, okay, beginn deinen Arm zu heben, wo du ihn nicht heben konntest. Du lässt sie etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Ja? Du lässt das Bein auswachsen, zum Beispiel, wenn es unterschiedlich lang war. Du lässt die Arme auswachsen, wenn sie unterschiedlich lang war. Das nennt man die Gabe der Wunderwirkung. Ja? Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Okay? Da lässt du dich vom Heiligen Geist führen. Amen. Und dann werden wir eine Umfrage machen, was passiert ist, okay? Können wir so starten? Also, lass uns in Sprachen beten. Und jetzt beginne ich zu beten. Vater, ich danke dir für deine Herrlichkeit, die hier ist. Wir stehen aufrecht in deiner Herrlichkeit, alle gemeinsam, frisch, mit Jubel, mit Zuversicht, in dem Bewusstsein, wir haben Zugang, Herr, zu dir, Herr. Wir haben Zugang in diese Herrlichkeit, durch die Großen vor deinem Thron hindurch. Und aus dieser Position heraus sprechen wir jetzt geben wir den Befehl und jetzt darfst du beginnen zu befehlen. Und wir sagen, wir nehmen diese Körper zurück in der Zeit, an diesen Punkt. Jetzt darfst du den Befehl geben, an diesen Punkt, wo das war. Und löschen, löschen Unfälle, löschen, löschen in Jesu Namen Trauma, Schocks, löschen Krankheiten, löschen Folgen von Krankheiten. Wir löschen das aus in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi, wir löschen das an diesem Punkt, wo es begonnen hat. Wir löschen das, was auch immer es verursacht hat. Wir löschen das aus jetzt in Jesu Namen an diesem Punkt. Tu das, tu das, tu das. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann sprichst du hinein und dann sagen wir in dem Namen Jesus und wir befehlen jetzt diese Körperteile in die Ordnung Gottes zu kommen, wie wenn es diese Sache nie gegeben hätte, wie wenn diese Wirbelsäule sich nie verkrümmt hätte, wie wenn dieser Unfall nie gewesen wäre, wie wenn diese Beine nie verletzt worden wären, wie wenn diese Augen nie verletzt worden wären, wie wenn diese Ohren nie verletzt worden wären oder zerstört worden wären. In Jesu Namen. Wir setzen den Zustand frei, in dem dieses Körperteil wäre, wenn es nie passiert wäre. Wir sagen jetzt, Herr, dein vollkommener Schöpfungswille kommt in Existenz in diesen Körpern jetzt, wie im Himmel, so auf Erden. Gib den Befehl. Sprich rein. Oh, danke, Vater. Sprich rein. Sprich rein in Jesu Namen. Sprich rein in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Sprich rein, sprich rein. Und dann beginne das Wunder zu wirken. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Wenn du Beine auswachsen lassen sollst, lass Beine auswachsen. Wenn du etwas tun, wenn du am Ohr schnipsen sollst, nachdem du reingesprochen hast, dann schnips am Ohr. Ja, wenn du die Person was auf die Nähe lesen lassen sollst, dann lass sie was auf die Nähe lesen. Wenn sie ihren Arm nicht bewegen konnte, lass ihren Arm bewegen. Jetzt wirke, wirke, wirke. Lass sie etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Okay, lass sie jetzt etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Lass sie etwas bewegen. Ja, oder auch, lass sie einfach, weißt du, lass sie einfach sich durchschütteln. Lass sie einfach dreimal springen, was auch immer. Lass sie einfach irgendwas tun. Lass sie irgendwas tun. Lass sie einfach dieses Wunder in ihren Körper hineingehen. Halleluja. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. So, jetzt tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wer merkt, dass die Symptome zurückgegangen sind? Wer merkt, dass sich etwas verändert hat im Körper? Wer spürt, da ist ein kreatives Wunder passiert? Wer spürt, da ist etwas passiert, dann wink einfach mit der Hand. Wir wollen Jesus die Ehre geben. Wink einfach mit der Hand. Halleluja. Danke, Jesus, hier für das Wunder. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Pass auf, ihr dürft jetzt wechseln. Die zweite Person, lasst für die zweite Person reinsprechen. Wenn bei der ersten Person die Symptome noch nicht ganz weg sind und es ist nur eine Person, dann sprich einfach nochmal rein. Okay? Aber jetzt darfst du auch wechseln. In Jesu Namen, Herr. Wir befehlen diese Körperteile in die Ordnung Gottes. Göttliche Zeitmaschine, zurück in der Zeit, Löschung, Löschung über diesen Dingen, die diese Sache verursacht haben, in Jesu Namen. Sprich da rein, Halleluja, und dann aktiviere es. Dann aktiviere es, danke Vater, danke Vater, danke Vater für deine kreative Kraft jetzt. Nimm dir auch die Zeit, es zu testen. Sei da wirklich aktiv. Nicht nur passiv irgendwie ein bisschen in Sprachen beten, sondern wirklich sei aktiv. Ja, wenn du reingesprochen hast, sei aktiv. Lass dir die Person sich bücken. Weißt du, manchmal muss man zweimal, dreimal, viermal das tun. Weißt du, manchmal muss man es mehrmals aktivieren, bis das Wunder angekommen ist. Also lass sie irgendetwas tun. Ich weiß, manche Sachen kann man nicht sofort testen. Dann spring einfach dreimal auf und ab und empfange es einfach im Glauben. Halleluja. Halleluja. Aber tu irgendetwas. Aktiviere es in Jesu Namen. Aktiviere es in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Der Raum ist voller Wunder. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Herr, für dein kreatives Wirken, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Achtung. Jetzt kommt zum Ende. Jetzt ist die letzte Gelegenheit, das zu aktivieren. Das heißt, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest, zu checken, wie ist es mit der Wirbelsäule, zu checken, wie ist es mit dem Ohr, zu checken, wie ist es mit den Augen. Jetzt ist die Zeit, wo du es checkst, okay? Jetzt ist die Zeit, wo du es checkst. Und dann, wenn du merkst, bei dir hat sich was verändert, oder bei der Person, für die du gesprochen hast oder gebetet hast, hat sich was verändert, dann einfach ganz schnell, komm zu mir nach vorne und erzähl einfach, was passiert ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne, was passiert ist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, ihr könnt einfach nach vorne kommen. Pass mal auf, machen wir es erstmal so. Okay, komm zum Ende. Lass mich mal gerade sehen. Wer merkt jetzt, dass Symptome, ich weiß, manche Sachen kann man nicht sofort testen, die muss erst der Arzt testen und so weiter, ist ganz klar. Aber wer glaubt, dass jetzt wirklich etwas bei ihm passiert ist? Etwas hat sich verändert, Symptome sind zurückgegangen, Schmerzen sind zurückgegangen, irgendwas hat sich verändert. Lass mal die Hand sehen. Lass einfach mal überall die Hand sehen. 1, 2, wer noch? Hört mir mal zu. Wer merkt jetzt eine Veränderung in seinem Körper? Wink mal mit der Hand, wenn du eine Veränderung in deinem Körper merkst. Ja, hier, 2, 3. Wer noch? Wer hier auf der Seite? Komm zum Ende. Ich sag, komm zum Ende mit dem Beten. Komm zum Ende. Lass sie einfach das aktivieren. Wer merkt eine Veränderung? Wer merkt eine Veränderung in seinem Körper? Wer merkt eine Veränderung in seinem Körper? Wink einfach mit deiner Hand. Okay, ich sehe eure Hände. Halleluja. Okay, komm zum Ende. Kommt's hin. Pass auf, wir machen es einfach so, wir machen einen fließenden Wechsel. Einfach alle, die sich jetzt schon gemeldet haben oder die meine Stimme jetzt hören und jetzt zum Ende kommen. Wenn du merkst, dass etwas sich bei dir verändert hat in deinem Körper, komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Wer immer bis zu diesem Punkt im Gottesdienst sagen kann, ich habe ein Wunder erlebt, ich habe etwas hat sich in meinem Körper verändert, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, was auch immer, Sehfähigkeit, Hörfähigkeit hat sich entweder deutlich verbessert oder ist ganz gut geworden. Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay? Erzähl einfach, was passiert ist. Amen. Okay, Halleluja. Fangen wir hier an. Was ist passiert? Hört zu, bitte. Hört zu, ihr kommt zum Ende mit dem Gebet und hört zu, was passiert ist. Weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Okay, was passiert? Also Evelyn hat für mehrere Sachen gebetet, weil bei mir totales Ungleichgewicht im Körper war. Also zwei angerissene Sehnen. Schiefgang, okay. Und Schiefgang, ja, mhm. Genau. Und zwei unterschiedlich lange Beine. Ich habe gemerkt, wenn ich barfuß stand, dann fühlte sich das komisch an irgendwie, ungleich. Okay. Und was ist jetzt passiert? Ich habe gesehen, wie das Bein ausgewachsen ist. Halleluja, schon mal das Erste. Danke, Jesus. Amen. Und ich merke auch, wenn ich jetzt barfuß stehe, es fühlt sich nicht unterschiedlich an, so wie es vorher war. Okay, genau. Halleluja. Das heißt, du merkst, dass die Beine gleich lang sind. Genau, Amen. Richtig. Und dadurch sind halt auch Verkürzungen rausgegangen, ne? Also okay. Insgesamt. Ja. Das heißt, du hattest Schmerzen, als du da gekommen bist? Ja, genau. Und wie groß war denn der Schmerz auf der Skala von 1 bis 10? Wie groß war der Schmerz? 10 ist ganz stark. Ja, also 10 ist ganz stark. Okay, 8 oder 9. So stark. Okay, und jetzt? Vielleicht 3 oder 4. Nur noch 3 oder 4. Das heißt, der Schmerz ist deutlich runtergegangen. Halleluja, danke Jesus. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Okay, was ist noch passiert? Das war's. Also die Beine, was war das? Die Beine? Die Hüfte, ja genau, für die Hüfte hat sie auch gebetet, da habe ich auch gemerkt, gut, da weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte auch immer Hüftschmerzen. Okay. Das hängt ja alles zusammen. Okay, und die hattest du jetzt nicht akut Nicht akut gehabt, aber ich habe gemerkt, wie Kraft draufgekommen ist. Halleluja. Amen, genau. Da glaubt man dafür, dass es auch nicht mehr wiederkommt. Amen, gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Herr. Okay. Was ist mit dir? Was ist bei dir passiert? Ich krieg wieder Luft. Ich muss euch was sagen. Ich hatte am 23. Oktober einen Herzinfarkt, eine doppelseitige Lungenembolie, entstanden durch eine Thrombose im Bein und ich krieg wieder Luft. Wow. Und ich kann meine Halswirbelsäule wieder bewegen. Halleluja, pass auf. Das heißt, du hattest durch die was war's? Herzinfarkt. Doppelseitige Lungenembolie. Dadurch eine Thrombose im Bein. Und dadurch warst du kurzatmig. Ja. Ja. Und jetzt atmen wir mal durch. Ich war eine Woche auf der Intensivstation. Ne? Oh, wie lange ist es her? Es war am 23. Oktober. Oh, das ist noch nicht lang her. Ja. Nein. Ja, und ich krieg wieder Luft. Atme mal tief durch. Oh, herrlich. Halleluja. Herrlich, Amen. So danke, herrlich. Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Und was war mit der Halswirbelsäule? Was war das Problem? Ja, ich hatte das seit frühester Kindheit. Ich hatte mal einen Anbruch in frühester Kindheit. Anbruch in der Halswirbelsäule. Ja. Und was waren die Symptome davon? Ich konnte mich schlecht bewegen. Du konntest einfach den Hals nicht richtig mit Schmerzen. Ohne Ende. Von klein auf an. Immer Schmerzen. Halswirbelsäule. Und jetzt beweg mal. Ehrlich? Ohne Schmerzen. Halleluja. Von Kind auf an konnte sie das nicht ohne Schmerzen machen. Das ist der Hammer. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Und sie kann wieder durchatmen. Er ist der Herr, dein Arzt. Amen. Der beste Arzt von allen. Halleluja. Preist den Herrn. Wow, wow, wow, wow. Pass auf, wenn du dieses Zeugnis hörst, gerade jetzt, kannst weiter empfangen. Du empfängst weiter, weißt du, empfang weiter Glauben. Nicht alle Dinge manifestieren sich sofort, sondern manchmal brauchst du ein bisschen Zeit, bis es manifestiert. Sei nicht enttäuscht, wenn es sich nicht sofort manifestiert. Aber ich sag dir, da ist auch Beschleunigung im Raum der Herrlichkeit. Genauso wie du Dinge in der Zeit zurücknehmen kannst, genauso kannst du Dinge beschleunigt aus der Zukunft ins Jetzt holen. Amen. Deswegen, wir glauben für Beschleunigung, auch bei all denen, wo es jetzt erstmal ein bisschen besser geworden ist, wir glauben für Beschleunigung, dass es ganz gut wird. Amen. Halleluja, ich freue mich so. Er stellt uns aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. So ein Riesenwunder. Amen. Ich habe ein Riesenwunder erlebt, wirklich. Noch und, jetzt bin ich völlig frei hier. Halleluja. Wow. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Amen. Was ist bei dir passiert, Almut? Also ich hatte vor 42 Jahren ein Trauma und bin morgens aufgewacht und war halbseitig gelähmt und konnte seitdem einfach nie mehr richtig aufstehen, wenn ich in der Hocke war und musste mich immer abstützen. Beim Aufstehen aus der Hocke? Genau. Okay, und was ist jetzt passiert? Also der Körper hat sich natürlich dran gewöhnt und ich konnte es immer ganz gut machen und es sah dann immer so aus. Ja, und dann dich dann so abstützen, ja, okay. Und jetzt? Jetzt mache ich es anders. Jetzt machst du es anders. Wow! Wie viele Jahre konntest du das nicht mehr machen? 42. 42 Jahre. Ist das ein Wunder? Amen, danke Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Weißt du, seine Herrlichkeit ist hier und wir sind in seiner Herrlichkeit. Ist ganz normal. Ist ganz normal. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich bin die Treppe runtergestürzt letztes Jahr. Mhm. Vor einem Jahr ungefähr. Und die Sprungrolle und so war nicht in Ordnung. Also die Sprungrolle, was ist das genau? Im Sprunggelenk. Sprunggelenk oder diese Abrolle zum Abrollen. Ah, okay, zum Abrollen. Konnte also schlecht laufen und C hatte sich auch so dadurch verändert. Wie lang war das? Jetzt ein Jahr her. Ein Jahr. Mhm. Ein Jahr her. Aber jetzt merke ich, jetzt kann ich wieder so stehen. Also, das konntest du nicht? Das konnte ich vorher nicht. Das konntest du jetzt seit über einem Jahr nicht? Ja, bin ich immer so rumgeeiert. Also jetzt kann ich wieder und ich merke, ich kann auch wieder abrollen. Du kannst wieder abrollen. Ja, Halleluja, mach mal so, mach mal so. Ja, ich merke das. Danke Jesus, Amen. Ja, Halleluja, ging ein Jahr nicht mehr. Nee, also ganz schlecht. Ganz schlecht, Halleluja, danke Jesus. Halleluja, lass uns mal Jesus Ehre geben. Halleluja. Wow, wow, wow, wow, wow. Pass auf. Wow, es ist so ein Raum der Wunder heute Abend hier. Ich sag dir was. Schreib uns wirklich eine E-Mail, wenn du jetzt ein Wunder bezeugt hast oder wenn du es noch nicht bezeugt hast oder wenn du es in den nächsten Tagen feststellst, dass ein Wunder passiert ist. Schreib uns eine E-Mail. Unsere heiße E-Mail-Adresse ist wunder@glorylife.de. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn. wunder@glorylife.de. Schreib uns eine E-Mail an diese Adresse. Amen. Halleluja. Gott möchte, dass er die Ehre bekommt für alles, was er tut. Und andere werden dadurch ermutigt, wenn du ein Wunder einfach weiter gibst. Halleluja. Wer von euch ist hier zum Schluss? Weil wir haben nur bis um 9 Uhr Zeit, deswegen wir können noch so viel lang weiter mit Wunder machen, aber wir haben noch eine halbe Stunde. Ja. Halleluja. Aber pass auf, wer von euch ist hier und du brauchst ein kreatives Wunder im Bereich der Versorgung und der Finanzen? Oh, wow. Halleluja, ich dachte, die Hamburger wären reich. Nein, es kann Dinge geben, da kommst du unverschuldet in Situationen, du kommst in Engpässe und so weiter, das ist alles kein Problem. Der Punkt ist der, im Raum der Herrlichkeit gibt es keine Begrenzungen für die Möglichkeit Gottes. Amen. Wir haben in der Bibel Beispiele dafür. Ja, Jesus sagte zu Petrus, hey, greif rein in das Maul des Fisches und da ist das Goldstück drin. Amen. Wir haben Zeugnisse von Leuten, auch bei uns bei Glory Life, wo sich Geldscheine buchstäblich vermehrt haben. Auch jetzt nach der Konferenz wieder haben sich Geldscheine materialisiert im Geldbeutel von Leuten. Halleluja. Gott hat Möglichkeiten, Dinge zu vermehren. Ja, denk an die Speisung der 5000. Wir haben Leute gehabt, die über Monate mit derselben Tankfüllung gefahren sind zum Beispiel. Das ist auch ein Versorgungswunder. Amen. Wir haben hier in Hamburg hatten wir ein Beispiel, woanders auch noch mal ein anderes Beispiel. Ein Beispiel von einer Frau, die über, ich weiß nicht, Dreivierteljahr oder so, immer von ihrem Konto abgehoben hat. Sie hat hier bei der Konferenz oder bei so einem Gottesdienst, hat sie ein Wunder empfangen, eine übernatürliche Überweisung kam auf ihr Konto. Und ab dem Zeitpunkt hat sie immer von dem Konto abgehoben und gelebt von diesem Konto. Und über ein Dreivierteljahr oder Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang es war, hat sie immer den gleichen Kontostand gehabt. Verstehst du, du denkst, wie geht das? Wie geht das? Ja, Halleluja, in der Herrlichkeit gibt es keine Begrenzung. Amen. Halleluja. Versorgung ist auch, wenn Gott dein Gerät, das kaputt war, repariert und du kein neues kaufen musst. Versorgung ist auch, wenn du dein Handy verloren hast und es rematerialisiert sich bei dir in der Küche. Amen. Wie von euch brauchen, ich hatte den Eindruck, dass jemand hier ist heute Abend und du hast tatsächlich dein Handy entweder verloren oder es wurde dir geklaut oder irgendwie bei dir. Okay, wie lange ist das her? 2 Wochen. Amen. Und du möchtest, dass es wiederkommt. Amen, dass es wiederkommt vom Herrn. Halleluja, du bist gut drauf. Preist den Herrn, streck mal deine Hände aus. Danke, Vater, weil ich habe das gesehen. In Jesu Namen, wo auch immer dieses Handy auftaucht. Aber Herr, außer Raum und Zeit, es gibt keine Begrenzung in der Herrlichkeit Gottes. Herr, und du sorgst dafür. Und dafür glaube ich dir jetzt, Herr, dass dieses Handy an einem Ort auftaucht, wo er es findet, Herr. Vielleicht hat er dort schon 5-mal geguckt, aber er wird es dort finden in dem Namen Jesus. Es wird auftauchen in Jesu Namen. Amen, Amen, Halleluja. Preist den Herrn, gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Wow, das ist so ein Raum der Wunder. Halleluja. Wer von euch hat ein kaputtes Gerät zu Hause und du hast schon 3-mal mindestens probiert und es funktioniert nicht, aber du wolltest es nicht wegschmeißen, vielleicht konntest du dir auch kein neues leisten, was auch immer. Und du hast, vielleicht hast du unbewusst schon auf ein Wunder vertraut sogar. Halleluja. Wen betrifft es? Einige. Halleluja. Haltet eure Hände ausgestreckt. Vater, Auto gilt natürlich genauso. Amen. Auto, absolut. Absolut. Amen. Halleluja. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Kannst du auch für dein Auto in Anspruch nehmen. Amen. Unser Auto, ja genau. Halleluja. Seine Jugend erneuert sich. Unser Auto hat 235.000 Kilometer drauf. Halleluja. Wir setzen jetzt frei, dass es nur noch 30.000 sind. Amen. Danke, Jesus. Nein, streck deine Hand aus, genau, wenn du das sehen willst. In Jesu Namen, Herr, wir danken dir, wir greifen hinein, wirklich in diesen Raum. Wir haben Zugang, Herr. Wir haben Zugang in den Raum und in den Bereich der Herrlichkeit, Herr. Und du hast uns bestimmt, dort zu herrschen und dort zu regieren, im Leben zu herrschen. Und du möchtest deine Kinder versorgen, Herr. Gib ihnen Zeichen auch der Versorgung, Herr. Zeichen deiner Wunderkraft, Herr. Zeichen deiner Versorgungskraft, Herr. Und in dem Namen Jesus setzen wir jetzt die Reparaturengel frei, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass du Engel hast, Herr, die nur auf Aufträge warten, Herr. Und wir sprechen jetzt zu diesen Geräten, Waschmaschinen, Autos, Kühlschränke, Drucker, Computer, in Jesu Namen. Wir sprechen zu diesen Geräten und wir sagen, kommt in die Ordnung Gottes. Und wir nehmen euch zurück in der Zeit jetzt, ihr Geräte. Wir nehmen euch zurück in der Zeit an den Punkt, wo dieses Problem aufgetreten ist. Und wir löschen dieses Problem in dem Namen Jesus. Und wir setzen den Zustand frei in dem Gerät, wie wenn es nie passiert wäre. Wie wenn dieser Defekt, wie wenn dieser Kurzschluss, was auch immer es war, nie passiert wäre. Und wir setzen euch die kreative Kraft Gottes, funktionierende Geräte, funktionierende Autos, funktionierende Computer frei, in dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Amen. Sag ich, empfang es. Halleluja. Amen. Und dann schreib uns eine E-Mail. Halleluja. Pass auf, ich gebe dir einen Auftrag. Wenn es ein Gerät ist, das du ausgesteckt hast, weil es nicht funktioniert hat, geh nach Hause und im Glauben steck es nochmal ein. Amen. Steck es nochmal ein. Amen. Und dann schreib uns die E-Mail. Halleluja. preist den Herrn. Gott kann dich auf alle möglichen Arten versorgen. Gott kann übernatürlich Geld auf deinem Konto erscheinen lassen. Haben wir öfters auch schon erlebt, diese Wunder. Gott kann deinen Geldbeutel immer wieder füllen. Ja. Was hat Elia zur Witwe in Zarphat gesagt? Er hat gesagt, das Öl im Krug wird nicht versiegen, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen. Amen. Halleluja. Das sind die Wunder Gottes. Das ist übrigens eine interessante Geschichte, weil der Prophet Elia hat der Witwe von Zarphat, bevor er das gesprochen hat, einen Auftrag gegeben. Er hat ihr nämlich gesagt, sie hatte nur noch wenig Mehl und nur noch wenig Öl. Und er hat ihr gesagt, bevor du irgendetwas anderes kochst, mach mir einen Kuchen. Bring es, dem Mann Gottes, ja, bring es. Und die Frau hat gesagt, ich habe nur noch für uns beide und dann sterben wir. Und der Mann Gottes hat gesagt, sei gehorsam. Stell mein Reich an erste Stelle, mit anderen Worten, ich übersetze es jetzt in den neuen Bund. Stell mein Reich an erste Stelle. Tu etwas, was dir möglich ist. Und Gott wird das Unmögliche tun. Amen. Und dann hat er gesagt, und das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht versiegen. Also sie hat das Letzte gegeben, was sie hatte. Elia hat nichts von ihr verlangt, was sie nicht hatte. Also Elia hat nichts Unmögliches von ihr verlangt, menschlich gesehen. Sie hat das Mögliche getan, ihr Mögliches. Für das Herz war es sicher nicht einfach, das wegzugeben, weil es war ihre letzte Ration. Ja. Aber sie hat es gegeben. Und er sagt so, und weil du das Mögliche getan hast, was dir möglich war, tut Gott jetzt das Unmögliche. Amen. Halleluja. Ich glaube, ich habe den Eindruck, wir sollten jetzt an der Stelle, sollten wir Gott fragen, gibt es ein Saatkorn, das ich säen kann heute Abend in diesen Boden der Wunder hinein? Ja, lass uns wirklich wie die Witwe von Zarphat sein. Lass uns fragen, lass uns sein, Heiliger Geist, was soll ich hineinsäen? Und dann wollen wir wirklich sprechen und wollen das Unmögliche freisetzen, auch im Bereich der Finanzen, und wollen die unmöglichen, für die Menschen unmöglichen Versorgungswunder freisetzen. Du kannst ruhig weiterspielen. Halleluja. Kannst du die? Also du wolltest. Du tust das Mögliche und Gott tut das Unmögliche. Ja. Elia, weißt du, Elia hätte auch sagen können, okay, Öl im Krug, vermehr dich, okay, Mehl im Topf, vermehr dich. Aber er hat gesagt, nein, gib mir zuerst etwas. Also das ist ein Prinzip, auch im Neuen Bund. Er sagt, was wir säen, werden wir ernten. Wenn wir in einen guten Boden hineinsäen, werden wir von diesem Boden ernten. Heute Abend ist hier ein Boden für Wunder in diesem Raum, das spürt er. Ja. Ich werde gleich auch nochmal die Wunderkraft für euch alle freisetzen, dass ihr sie weitertragt, auch von hier, sodass sie durch euch weitergeht, da wo ihr hingeht. Aber das ist ein Boden für Wunder.